Und dann nochmal das offizielle Willkommen an die Zuhörer, die sich das später anhören. Marcel heute mit der Versammlungsleitung gerade freiwillig beauftragt, falls keiner was dagegen hat. Grund, ich muss noch was essen, bin erst seit 10 Minuten zu Hause. Und wir öffnen, indem Marcel übernimmt. Ja, hallo, hallo. Alle im Mumble, bis auf die zwei Entschuldigten. Mal gucken, ob wir irgendwann noch alle zu hören kriegen. Erste Vorstandssitzung vom neu gewählten Vorstand. Anfang November habt ihr uns gewählt. Konstituieren wir uns hier in der ersten Sitzung. Hauptsächlich wird es um die Geschäftsordnung gehen. Ein bisschen was im geschlossenen Teil. Genau, wir kommen zum ersten Protokoll, wo die viele vielleicht noch gar nicht wirklich was dazu sagen können, aber trotzdem gibt es da halt ein Protokoll. Und zwar ist es das Protokoll von der letzten Vorstandssitzung des alten Landesvorstandes. Und ich sehe auch schon, dass der Link da falsch ist. Nochmal korrigieren. Nee, doch, ist richtig. Das war halt einfach die letzte Sitzung. Da haben wir kurz zur Erklärung eine Beschlusskontrolle gemacht, haben gemerkt, dass eigentlich alles halt super gelaufen ist, was die Beschlüsse und deren Einhaltung und Durchführung halt angeht. Und von daher, der Michmal hat sich schon dafür eingetragen, ich würde mich auch dafür eintragen. Falls Diskussionsbedarf ist, dann bitte jetzt oder kurz ein Handzeichen, wie ihr abstimmen würdet. Okay, Andro hat sich auch mit dafür eingetragen. Fehlen dann noch der Moritz, der Marc und der Robert. Super, der Moritz hat sich enthalten. 1, 2, 3, 4. Wenn jetzt Marc oder Robert noch einfach eine Stimme abgeben, ja, perfekt. Dann hat sich das nämlich erledigt. Damit ist der nämlich angenommen, der Antrag. Und die anderen, der Marc hat jetzt einfach nicht mit abgestimmt. Das ist ja nicht so schlimm. Gut, dann kommen wir zu den Berichten. Es ist jetzt 21:13 Uhr und ja, wenn Michmo nicht schon am Essen ist, dann kann er jetzt kurz sagen, was er gemacht hat und dann hat er bestimmt ein bisschen Zeit, was zu essen. Jo, also ich habe ganz viele Überstunden auf Arbeit gemacht, deswegen ist leider im letzten Monat viel, viel zu wenig geworden. Tut mir auch furchtbar leid. Ein paar Freifunktreffen sind am Ende rausgekommen, ein paar Treffen mit den Organisatoren hier, Internet for Refugees. Ich war bei irgendeiner Robotik-Treffen, eher zufällig auch gewesen. Ich habe mich nach neuen Locations für die LGS umgeguckt, können wir dann später nochmal drüber reden. Habe mich mit dem neuen Beauftragten unseres Vermieters getroffen wegen Auszug, der unsere LGS ganz furchtbar fand. Da kann man dann später auch nochmal drüber reden. Und der gerne drei Schlüssel von mir sehen wollte, von denen ich ihm neuen zeigen konnte. Und ja, ansonsten viel zu wenig Politik, weil viel zu viel Arbeit. Ja, nur 120 Überstunden. In den letzten 4 Wochen tun ihr Übriges. Okay, krass, krass, krass. Gut, danke dafür. Dann, ja, Robert, wenn du möchtest und kannst, kannst du gerne kurz deinen oder länger, wie auch immer, deinen Tätigkeitsbericht vortragen. Ja, so wie ich schon eingetragen hatte, Plenum von Sachsen-Nazifrei, der überregionalen Vernetzung. LMV-Vorstandssitzung und Stammtisch in Chemnitz besucht und halt aktiv bei Chemnitz Nazifrei dabei. Ansonsten nichts weiter. Okay, super. Gut, dann der Marc hat ein Mumble-Problem. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber wisst ihr, du hast ja noch den Padlink, vielleicht kannst du ihn einfach nachtragen. Oder halt genau, rebootet mal. Genau, bitte turn it on and off and on again. machen wir einfach mal weiter mit dem Andro, wenn der Andro reden kann und möchte. Jo, naja, steht ja schon einiges im Endeffekt drin. Ich habe die letzte LAVO-Sitzung, Mails oder ES, dann hatte ich ein bisschen Urlaub gemacht, dann war ich auf der Mitgliederversammlung, wieder die Sitzung vom Schatzmeisterclub, Schatzi-Mumble, vor uns war ich gerade noch im Beitragsmumble, weil sich hier keiner blicken lassen hat. Und dann habe ich noch das ganze Wiki gegattert, also ich habe jetzt erstmal die ganzen Satzungsänderungsanträge und die Vorschläge, das ganze Zeug im Wiki, alles geändert und das war es dann im Groben. Okay, super. Auf jeden Fall vielen Dank für das Wiki-Erledigung. Das ist ja immer so eine Sache, die sonst immer ein bisschen länger gedauert hat. Cool, dass du das jetzt angenommen hast und es jetzt relativ schnell ging. Okay, gut, dann bin ich der Nächste an der Reihe. Ich versuche mal das mit den ganz ausführlichen, mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Von daher habe ich einfach mal alles draufgeschrieben. Viel Verwaltung, viel Mails, OTS habe ich viel Spam auch gelöscht. Hatte so noch Mails abzuarbeiten. Mitgliedsverwaltung und Betreuung hat mich mit ein, zwei Mitgliedern auseinandergesetzt, weil wir ein paar Problemchen hatten. Genau, ich habe mich ein bisschen versucht, um den KV Dresden zu kümmern. In dem Fall, dass ich halt meine Mail auf die ML geschmissen habe. Die Reaktion blieb ein bisschen aus, aber ist dann halt nun mal so. Mal gucken, werde ich nächste Woche nochmal einen Versuch starten. Und ansonsten ja viel Verwaltungs- und Hintergrundarbeit. Wenn da Fragen sind, dann fragt. Ansonsten kann der Moritz, wenn er möchte. Ja, bei mir gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen. Ich habe halt auch Vorstandssitzung in Chemnitz besucht und im Stammtisch. Und ich war auf der Mitgliederversammlung. Ja, wie ist nicht passiert im letzten Monat. Okay, super, dann auch ein Danke an dich. Jens und Carsten sind beide nicht da, von daher würden wir die jetzt erstmal überspringen. Ja, das GO-Pad ist noch zu. Wir können es aufmachen, auf wenigstens Public Read Only. Ich kann es gleich machen. Vorher rede ich noch ein bisschen, weil wir erstmal durch sind. Aufgabentracking haben, was im Prinzip noch relativ leer ist. Im Prinzip steht oben drin halt die Betreuung, Unterstützung, Koordinierung vom Themensprechern. Das machen wir halt alle irgendwie. Die Sache ist jetzt halt nur Aufgabentracking für einzelne LAVO-Mitglieder. Ich wüsste jetzt im Moment erstmal nichts. Vielleicht weiß jemand was für sich selber oder der Mischmo hat vielleicht einen Plan und will schon ein paar Aufgaben verteilen. Ich würde sagen, wir machen erstmal das mit der GO und den freiwilligen Aufgaben und dann machen wir das mit den erzwungenen Aufgaben, oder? Das ist auch eine sehr gute Idee. Genau, dann würde ich einfach mal sagen, dass wir mal direkt ins reinspringen. Ist ja im Prinzip der nächste Punkt. Formales und Anträge, Umlaufbeschlüsse gab es nicht. Von daher können wir direkt reingehen. Das GO-Pad ist jetzt offen. Das heißt, jeder kann jetzt gerne mal in dieses GO-Pad gehen und dann würden wir dort mal durchgucken. Sind ja im Prinzip auch schon so gut wie alle drin. Andro, du hast den Link auch, ne? Aber du hast ja auch auf jeden Fall auch schon Anmerkungen mit reingeschrieben. Andro ist auch drin, perfekt. Die anderen kommen danach. Ich würde einfach von oben nach unten durchgehen. Es macht es vielleicht am einfachsten. So viel ist es ja eigentlich jetzt auch nicht wirklich. Erstmal halt Geschäftsordnung, regelt die Geschäfte für 15, 16 habe ich reingeschrieben. Und dann würden wir dann heute das heutige Datum eintragen, so wie die den halt beschließen. Grundlage ist die alte GO des alten Vorstandes. Ja, und viele oder einige haben ja auch schon im Padhead gearbeitet. Prinzip halt der erste allgemeine Satz halt, das halt selbstständige Mitarbeit ermöglichen, bla bla, Staatsmeistervorsitzender gegenüber Kreditinstituten vertretungsberechtigt, also im Prinzip halt einfach genau halt allgemeines Zeugs, genauso wie halt alle Vorstandsmitglieder gemeinsam schuld sind. Dann dem Paragraphen 2, wenn irgendwie was ist, dann am besten irgendwie mich vielleicht unterbrechen oder irgendwas, ansonsten laber ich einfach so weiter. Paragraph 2 der Vorstand. Dort sind einfach nochmal die Vorstandsmitglieder im Einzelnen aufgelistet. Ich sehe auch gerade bei dem Beisitzer, da ist noch was falsch. Da ist irgendwas verrutscht, das müssen wir mal ändern. Genau, ja, Zeile 23, genau. Ich habe es auch gerade gesehen. Ändere ich gleich. Da ist einfach nur der Name verrutscht. Kleinen Moment. Jetzt passt das auch. Und dann kommen wir zur Beschlussfassung, Paragraph 3. Auch im Prinzip ganz normal halt, dass halt die Beschlüsse in der regelmäßigen Vorstandssitzung mit einfacher Mehrheit oder im Umlaufverfahren gefasst werden. Im Umlaufverfahren wird im Wiki abgestimmt oder fordert die absolute Mehrheit, weil einfach halt im Wiki halt alle Vorstandsmitglieder auch mitmachen können. Die Umlaufverfahren enden, wenn der Mehrheit erreicht ist oder halt des übernächsten Tages. Wenn kein Veto eingelegt wurde oder halt spätestens bei der nächsten Vorstandssitzung, wo dann halt die offenen Umlaufbeschlüsse alle behandelt werden. Wie wir es ja auch schon gerade eben halt auch hatten, den einen Punkt Umlaufbeschlüsse, die werden auf jeden Fall im Protokoll vermerkt, dass alle sozusagen auch Einblick haben. Jetzt kommen wir zum ersten kleinen Diskussionspunkt. Mischmo hatte, genau, Mischmo war das, hatte die den letzten Satz mit eingefügt. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Vorsitzenden doppelt. Ja, ich würde mal sagen, Diskussion ist öffnet. Vielleicht möchte er einfach noch mal kurz erzählen, was sein Hintergrund da diesbezüglich ist. Und dann können wir noch mal kurz über diesen einen Punkt reden. Jo, Hintergrund sind hier vor allen Dingen Umlaufbeschlüsse, wo wir ja eine volle Mehrheit brauchen. Und ich in dem Punkt, wir haben das im meisten Mal irgendwann eingeführt, oder aus demselben Grund, um dann halt abzusichern, dass bei der vierten Abstimmung, die dann dafür ist, der Beschluss halt quasi schon festgehen kann, wenn halt der Vorsitzende damit abgestimmt hat. Soweit der Hintergrund dazu halt einfach nur eine Ergänzung zur Vereinfachung von eventuellen Umlaufbeschlüssen, mehr war da nicht. Ansonsten halt vier, müsste es doch im fünften warten. Keine direkte, konkrete Entscheidung, aber kann man halten, wie man will. Nur ein Vorschlag. Diskussion. Ja, wenn es keine Diskussion gibt, dann ist Schweigen in dem Fall Zustimmung und dann würden wir es erstmal so drinnen stehen lassen. Ja, wir hatten uns in Kurz. Chemnitz ja einen ähnlichen Kopf gemacht darüber, bei Stimmengleichheit und so weiter, hatten dann diese Regelung eingeführt, dass bei Stimmengleichheit der Antrag als abgelehnt gilt, ist aber noch nie vorgekommen, also ja, keine Ahnung. Ja, also ich persönlich, ja, also ich kann durchaus die Intention verstehen, finde es auch halt, ja, voll okay. Würde mich jetzt auch nicht unbedingt dagegen verwehren, aber ich habe irgendwie halt auch so ein kleines bisschen Schmerzen dabei, da halt einem Vorsitzenden oder halt einem Mitglied des Vorstandes halt denn zwei Stimmen zu geben. Auf der anderen Seite wäre dann halt jetzt, haben wir halt auch diesen Vierer-Vorstand. Das heißt, es ist halt durchaus auch möglich, dass halt so eine Pattsituation auch halt öfters mal vorkommt. Ja, also wie gesagt, ich würde mich nicht wirklich dagegen halt verwehren, wenn wir jetzt darüber abstimmen müssten, ob der Satz da rein sollte oder nicht, halt dann würde ich ihn halt drin stehen lassen. Wäre mir halt in dem Sinne jetzt nicht so wichtig, den da rauszuhaben. Das so meine Meinung. Also ich wäre Moritz. auch eher dafür, den rauszunehmen und das wie in Chemnitz zu machen. Das finde ich die schönere Lösung. Also den Antrag dann abzulehnen bei Stimmgleichheit. Nö, nö. Ja. Anro. Ich würde immer kurz nochmal Anro halt, dann hätten wir ja von allen mal die Meinung und könnten ja schon ein kleines Meinungsbild oder abzeichnen sozusagen. Ich kann mit beiden leben. Tja, dann haben wir jetzt, also jetzt ist die Frage, man könnte jetzt sagen, halt drei Leute können damit leben, zwei Leute halt nicht, würden wir es erstmal drinnen stehen lassen. Also wir haben in Chemnitz halt gesagt, sollte so eine Situation wirklich mal auftreten, dann besteht bei dem Antrag vielleicht noch Klärungsbedarf und dann sollte der Antragsteller vielleicht da nochmal Rede und Antwort stehen und kann dann den abgelehnten Antrag gerne nochmal stellen. Also grundsätzlich habe ich zwar jetzt nichts, wenn der Satz drin bleibt, aber wollte halt nur eine alternative Lösung bieten. Die Alternative wäre Default Robot. Also wenn wir den Satz nie reinschreiben, gilt automatisch, was ihr in Chemnitz drinstehen habt. Gut, warten wir vielleicht in dem Fall nochmal auf Jens und Bismarck mal was dazu sagen kann, weil das sind die beiden Meinungen, die jetzt noch fehlen. Und dann diskutieren wir erstmal mit den Rest, oder? Jo, gut. Machen wir da auch mal weiter. Dann der nächste Satz, da hatte ich nachgefragt, das steht also jetzt in der Satzung, darum ging es halt, dass der Schatzmeister alleine was machen kann, zusammen mit dem Vorsitzenden bestimmten Betrag X auszugeben. Das steht in der Satzung, daher kann das hier weg. Genau, dann den nächsten Reisekostenrückerstattung gemäß den Statuten der Landesreisekosten, Abrechnung, soweit es zulässt, genau, Schatzmeister hat Vetorecht innerhalb von 4 Tagen wegen der Finanzlage, kann auch das Vetorecht in Textform anzeigen, falls er nicht anwesend sein kann. Änderung der Geschäftsordnung erfordert eine absolute Mehrheit, ist ja klar, weil es halt, wir geben uns halt diese Geschäftsordnung. Im Prinzip halt, von daher ist es halt auch durchaus sinnvoll, dass da halt eine absolute Mehrheit für gebraucht wird, um diese dann wieder zu ändern. Dann halt eine mögliche und tatsächliche Befangenheit sind halt im Protokoll festzuhalten und anzuführen. Genau, und wenn halt ein Vorstand befangen ist, dann nimmt er an der Abstimmung halt nicht teil. Urlaubsbeschlüsse dürfen ein Finanzvolumen von 500 Euro nicht überschreiten. Andro hatte die Anmerkung reingemacht, eventuell streichen. Ich weiß oder ich meine, mich erinnern zu können, dass wir diesen Punkt drinne hatten, weil ab 500 Euro dann halt doch der Beschluss halt ein bisschen größer ist, dass man drüber reden sollte, was ja dann halt in einem Umlaufverfahren im Prinzip ja eigentlich nicht mehr geht, weil man per Umlauf halt abstimmt. Aber vielleicht magst du nochmal kurz erklären, Andro, kurz, warum du den vielleicht eventuell streichen würdest? Jo, weil wir das ganze Zeug jetzt seit dem letzten LMV in der Satzung stehen haben. Deswegen kann das da komplett raus. Okay, wenn du das sagst, ich müsste jetzt ehrlich gesagt halt nachgucken, aber ich glaube dir das einfach mal. Wenn es in der Satzung steht, dann brauchen wir es in der Geschäftsordnung haben, richtig. Dann können wir das auch rausnehmen. So, weg ist es. Dann der nächste Punkt, Umlaufbeschluss auf Landes... Landesvotum, Marcel? Was ist denn das? Verstehe ich nicht. Landesvotum ist dieses komische Ding, was man machen kann, wenn der Bundesvorstand irgendwas macht, was ihm nicht gefällt. Ah, genau, ah, genau. Ha, das haben wir sogar schon ein paar Mal gemacht. Ha, genau. Genau, das ist halt Landesvotum, da habe ich mal kurz angesprochen. Der neue Bundesvorstand hat in seiner Geschäftsordnung drinne, dass man gegen Beschlüsse des Bundesvorstands ein Veto einlegen kann. Das kann ein Landesvorstand anmerken. Dann müssen, glaube ich, 7 weitere Landesvorstände dem folgen und dann wird dieser Beschluss entweder nochmal behandelt oder abgelehnt. Ich glaube sogar abgelehnt. Das wurde ein paar Mal versucht. Ich glaube einmal, nee, geschafft wurde es, glaube ich, halt nicht. Aber es wurde ein Antrag, glaube ich, zurück. Ach, auch egal. Auf jeden Fall wird jetzt hier in der Geschäftsordnung diesen Punkt halt einfach gesagt, dass die Vetorechte halt entfallen und der Landesvorsitzende, der Landesvorsitzende, weil das Veto halt wirklich zeitkritisch ist und deswegen halt auch relativ schnell auch dann halt das Veto angezeigt werden muss, damit auch andere Landesvorstände nachziehen können, haben wir hier noch reingeschrieben, dass halt innerhalb von der Frist im Prinzip dann der Landesvorsitzende entscheiden kann, anhand der abgegebenen Stimmen zu dem Zeitpunkt, ob er das Veto durchführt oder halt eben nicht. Genau. Mal kurz das Hintergrund, falls es jemanden interessiert. Ansonsten könnte das der Landesvorsitzende auch komplett ohne Umlaufbeschluss machen. Das finde ich aber irgendwie doof. Ja, genau. Also da hat er mich auch recht. Normalerweise ist es halt so, dass einfach nur der Landesvorsitzende, so wie er halt gerade Lust und Laune hat, sein Veto eingeben kann. Wir haben es in der Geschäftsordnung halt nochmal so geredet, dass er dafür durchaus einen Umlaufbeschluss braucht. Genau. Gut, dann machen wir weiter mit Paragraph 4, Antragsrecht und Ordnungsmaßnahmen. Ist im Prinzip dieselbe Geschäftsordnung wie, oder halt derselbe Punkt, da wurde nichts geändert bis jetzt. Viele kennen es vielleicht, also ist halt im Prinzip die Landesvorstand also Anträge per Mail oder per Brief. Okay, wir können überlegen, ob man per Brief rausnehmen möchte. Wir können es auch drin lassen. Ist vielleicht ein bisschen Spaß. Per Mail eingegangene Anträge werden vor der Vorstandssitzung auf geregelte Weise veröffentlicht. Okay, das haben wir, wobei das versuchen wir in dem Sinne, dass wir, wenn wir die Anträge haben, also ins Pad hauen und dann halt für jeden sichtbar ist. Genau, dass die Veröffentlichung kann auch pseudonymisiert werden. Das muss dann halt der Antragsteller vorher bekannt geben, ist auch gar kein Problem. Die haben das dann meistens so gemacht, dass wir als Landesvorstand den Antrag übernommen haben und den dann gestellt haben, weil ein Antrag braucht natürlich auch immer einen Antragsteller. Deswegen, genau, jeder und jede Person, jede Anträge stellen. Alle Ordnungsanträge benötigen einen Antragsteller, einen Umsetzungsverantwortlichen sowie einen ohne Verlinkung vollständigen Antragstext. Bei Finanzanträgen ist die maximale Höhe der Kosten zu benennen. Soll der Antrag unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt werden, so ist die Notwendigkeit der Nichtöffentlichkeit durch die Antragsteller ordentlich zu begründen. Nicht ordentlich eingereichte Anträge können vom Vorstand mit Begründung vertagt oder an den Antragsteller zurückverwiesen werden. Das passiert aber auch ganz normal. Anträge an den Vorstand werden auf der nächsten Vorstandssitzung oder wenn sie geeignet sind, per Umlaufbeschluss im Wiki und der Umlaufbeschluss entschieden. Anträge einzelner Mitglieder auf Ordnungsmaßnahmen werden durch den Vorstand geprüft und gegebenenfalls übernommen. Jede Ordnungsmaßnahme soll die Konsultation des Ombudsparagraphen vorausgehen. Das haben wir uns auch in die Geschäftsordnung geschrieben, dass wir einfach halt sagen, bevor wir eine Ordnungsmaßnahme als Landesvorstand verhängen, versuchen wir das Gespräch der Schlichtung. Wir haben Ombudsparagraphen, 2 Stück, und die werden wir, bevor wir Ordnungsmaßnahmen sozusagen halt beschließen, auch halt zur Rate ziehen, ist durchaus eine sinnvolle Sache. Antragsteller sind von gefassten Beschlüssen zu informieren, das haben wir auch immer gemacht, beziehungsweise immer versucht. Können wir vielleicht in der Geschäftsordnung halt so ein bisschen nochmal ändern, dass wir halt wirklich nochmal sagen, halt der und derjenige, der informiert dann auch die Antragsteller über den Beschluss, weil das hat in der letzten Zeit mal gut geklappt, mal nicht so gut geklappt, gab dann auch ein bisschen Reibereien diesbezüglich. Genau. So viel zu Paragraph 4. Robert hat was geschrieben. Ja, genau. Also in eurer letzten Amtszeit sind ja oftmals die Anträge auch einfach nur ins Pad reingebracht worden. Und so habe ich zumindest bei meinen Anträgen immer gemacht und ihr habt die ja trotzdem durchgenommen. Ich weiß nicht, ob wir das so vielleicht in unserer GU vermerken wollen, dass das auch okay ist. Ich würde es nicht direkt in der GO vermerken, also ist jetzt meine Meinung, einfach halt, weil wir ja irgendwie trotzdem halt einen Antragsteller brauchen und im Pad ist es halt so, Denn wir wissen halt, du willst einen Antrag stellen, weil du vielleicht vorher mit jemandem telefoniert hast oder es einen Mailaustausch gab. Dann ist da diesbezüglich halt was, sozusagen eine Verbindung herzustellen, dass man weiß, okay, du bist wirklich der Robert. Also ich hätte keine Ahnung. Ich verstehe schon, es ist halt einfacher, halt auch wirklich Anträge zu stellen. Aber auf deiner Seite kann es dann durchaus passieren, dass irgendeiner halt 20.000 Anträge reinschreit und wir die dann halt alle behandeln müssen. Von daher, würde ich das bei Mail belassen wollen, einfach halt, weil die Mail kannst du dann auch schreiben, ob du ins Pad schreibst oder eine Mail. Ich denke mal, das funktioniert auch so. Oder halt, was man auch gesehen hat, der Landesvorstand kann ja auch durchaus dann halt auch Anträge spontan halt ins Pad reinhauen oder übernehmen oder wie auch immer. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Darf ich mal ganz kurz, der Michmo möge bitte dringend den Marc Neis anrufen. Danke. Was meint der Rest mit Pat? Moritz Ja, hat noch was Haushofer. geschrieben. Also ich den Finger rauslassen, aber wenn dann dazu schreiben, dass die vorher da sein müssen, weil ich sonst sehe, dass da Chaos entstehen könnte. Das könnte man eigentlich, wenn man, ja, wobei ich für spontane Anträge ist halt auch immer schwierig, weil sowas gibt es dann schon, und dann könnte man das allgemein halt schreiben, dass Anträge so 24 Stunden vorher da sein müssen, aber das ist halt irgendwie halt auch ein bisschen doof. Ja, also die Beschränkung wäre halt auf jeden Fall ganz gut beim Pad, weil es halt einfach halt, dann kann man halt ganz schnell irgendwie mal was reinmachen, wenn man da halt eine gewisse Vorlaufzeit wenigstens hat, das wäre vielleicht ganz günstig. Ah, keine Ahnung. Andro Michmo. Eure Meinung, sag mal was. Ja, ich schließe mich deiner Meinung an. Delegierst, ja. Anro, deine Meinung, wie denkst du halt über Anträge per Pad? Ja, wenn sie vor der Sitzung da sind, schon. Aber wenn sie während der Sitzung reingeklöppelt werden, ist das ein bisschen blöd. Dazu haben wir uns in Chemnitz übrigens auch noch was überlegt. Wir haben gesagt, wenn die so während der Sitzung reinkommen, dann behandeln wir die im Umlaufverfahren ab dem nächsten Tag. Ja, aber das hast du, haben wir sowieso schon drin, in den Anträge an den Vorstand werden auf der nächsten Vorstandssitzung oder wenn sie geeignet sind, per Umlaufbeschluss im Wiki unter Umlaufbeschluss entschieden. Also die Möglichkeit haben wir sowieso mit jedem Antrag. Also wir können sowieso jeden Antrag, den wir wollen, in Umlauf kippen und sagen halt, auch wir haben heute alle keinen Bock, wir machen alles per Umlaufverfahren. Die Möglichkeit hätten wir sowieso. Okay, dann würde ich sagen, vorschlagen, wir lassen es erstmal raus. Eine Geschäftsordnung, Jens und Marc kommen ja vielleicht auch noch mit dazu. Eine Geschäftsordnung ist ja auch nicht festgemeißelt. Das heißt, mit einer gewissen Mehrheit kann man auch diese Geschäftsordnung ändern. Von daher würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir das rauslassen. Okay. Gut, aber wir können uns ja auf jeden Fall merken und halt mal gucken, wie es in den nächsten Sitzungen, wie es da so läuft. Und reinnehmen kann man es ja so oder so halt auf jeden Fall immer noch. Und ich denke halt, wie gesagt, es hat ja auch so an sich halt immer relativ gut geklappt, dass die ganzen Anträge, die gestellt werden wollten, auch gestellt worden sind. Von daher, wenn es da irgendwann mal Probleme geben könnte, dann müssen wir da sowieso halt anders agieren und irgendwie halt entgegensteuern. Und das mit den Pads können wir uns auf jeden Fall mal im Kopf behalten, dass wir sowas halt vielleicht einmal durchaus mal ausprobieren könnten. Warum eigentlich auch nicht? Gut, Paragraph 5, Vorstandssitzungen. Genau, hier haben wir jetzt, dass die Vorstandssitzungen in der Regel fernmündlich stattfinden. Mehrfach heißt im Mumble, steht auch noch hinten drin, jeden Montag in der ungeraden Woche um 20.30 Uhr. Das ist jetzt wahrscheinlich halt so ein Punkt. Eure Meinungen dazu? So, ich glaube, jetzt sind wir hier am wichtigsten und kritischsten Punkt angekommen. Ich habe gerade mit Marc telefoniert. Der setzt jetzt auf einem anderen PC sein Mumble auf. Also spätestens hier brauchen wir jetzt wirklich eine fundierte, einhellige Meinung von ganz vielen. Ich kann jeden Tag außer Mittwoch. Mittwoch ist immer so schlecht, da ist immer irgendwie was anderes. Aber ich glaube, spätestens für den Punkt bräuchten wir alles. Ich weiß nicht, Jens ist gerade online gekommen. Oder ich habe ihn zumindest gerade gesehen. Ich würde mal versuchen, hier runter zu zerren. Der stand gerade links da, dass er sich in Mumble eingeht. Achso, der ist unten bei Zuhörern. Gut, alles da. Vielleicht hat der sich wo erstmal einzulesen. Haben wir heute eine andere Punkte, Marcel, oder ist heute bloß die GO auf dem Plan? Marcel? Marcel ist kurz AFK, steht im Chat. Okay, Marcel ist kurz weg, Marc kann nicht online kommen, Jens ist noch auf stumm gestellt. Ich glaube, das sind die denkbar schlechtesten Voraussetzungen, um ausgiebig über eine GO zu debattieren. Oh, jo, sehr schön, Jens. Erstmal hallo und Entschuldigung, dass ich ein bisschen zu spät bin. So, wir waren gerade angekommen beim zusätzlich verlinkten GO-Pad, also dort, wo es darum geht, wie wir hier die nächsten 2 Jahre vielleicht zusammenarbeiten wollen, und dort bei Paragraph 5. Das heißt, die Paragraphen 1 bis 4 hatten wir uns schon mal durchgearbeitet. Vielleicht, ja, mal die Zeit nutzen, das da vielleicht nochmal durchzugehen. Korax hat so gerade links verlinkt. Wir haben gerade das Problem, dass Marc nie online kommen kann. Jens ist gerade, Marcel ist gerade kurz AFK, da dürfte gleich wieder da sein. Ja. Und es stand gerade im Raum, ob wir uns erstmal den anderen Punkten widmen wollen, bevor wir jetzt die GO haltend mit dir als zu wenig wissend und ohne Marc diskutieren. Genau, weitermachen. Der Termin ist aber wirklich relativ wichtig. Vielleicht mal eure Meinung. Wie habt ihr Zeit? Wann könntet ihr nie? Also ich fange einfach mal an. Bei mir ist Montag und Dienstag geht es in der Regel erst ab 20.30 Uhr und ansonsten bin ich frei in der Abendgestaltung. Robert, Moritz? Ja, also bei mir ist Also mir ist der Montag auch recht, kann halt nur durch diverse Demos manchmal sein, dass ich ein bisschen später komme. Für mich ist der Termin okay. Gut, klingt stark nach einem Montag. Da ist so ansonsten nicht anderes, außer manchmal Beitragsmumble, wie Anru ja vorhin erzählt hat. Das klingt ja gut. Dann könnte das tatsächlich dort bleiben. Dann wäre nur die Frage, ob wir das Ding jetzt hier weiter durchgehen wollen und uns dann die Gefahr laufen, dass wir in 20 Minuten jeden Punkt nochmal mit Marc einzeln diskutieren, bevor er hier irgendwas zustimmt oder nicht zustimmt, oder ob wir jetzt weitermachen. Gibt es denn bei Marc einen Zwischenstatus? Rechner 1 ist irgendwie nicht funktionsfähig, kann sich im Mumble einloggen, aber nie mitsprechen. Rechner 2 bootet gerade und muss Mumble installiert werden. 15 Minuten von jetzt an waren da so in der Schwebe. Unschön. Also wir haben ja vieles aus der alten übernommen. Ich glaube, was immer am meisten Streitigkeiten hervorruft, ist dann, wer was macht oder wer was nie macht. Denn Arbeit gibt es ja mehr als genug. Der Rest wird dann halt einfach zwangszugeteilt. Ja, ansonsten ist das Ding ja grob im Groben und Ganzen das, nachdem wir uns die letzten 12 Monate gerichtet haben, mit den paar Abwandlungen, die ja bunt und die Sachen, die ich geändert habe, habe ich auch nochmal fett markiert oder die ich für fragwürdig hielt, damit das ein bisschen hervorsticht, dass wir nicht alles vielleicht nochmal komplett im Detail diskutieren müssen. Habt ihr euch das Ding im Vorfeld mal angeguckt? Sind denn bei irgendwelchen Punkten jetzt Unstrittigkeiten, außer bei denen, die fett markiert sind? Ich hatte mit dem Entwurf keine Probleme, nur das, was ich geändert habe. Also Aufgaben angefangen, wenn ich von oben was geschlossen. Also für mich ist es okay. Jens, du schon mal angeguckt? Ja, habe ich. Finde ich absolut okay. Robert? Ja, grundsätzlich okay. Gut, also haben wir die strittigen Sachen bei Stimmengleichheit. Gut, Montag jeder ungeraden Woche scheint ja relativ unstrittig zu sein. Und dann hätten wir noch diesen letzten fett markierten Punkt. Wann ist eine Vorstandssitzung beschlussfähig, wenn mehr als oder mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist? Also eigentlich geht es hier um 4 oder 5 als Mindestanwesenheit. Abwesende Mitglieder zählen dann halt als enthalten. Das ist halt so. Oh, mal eure Meinung dazu. Bei so einem großen So, ich Vorstand habe ja schon würde ich was sagen, reingeschrieben. Ich habe da jetzt ein bisschen Bauchschmerzen. Also bisher waren wir 5 offiziell gewesen. Naja, de facto waren es halt 4. Jetzt sind wir 8. Und die Krux, die du da geschrieben hast, habe ich da als Beispiel reingeschrieben. Es sind 4 Leute da. Einer enthält sich, einer ist dagegen und 2 sind dafür. Dann ist dieser Antrag angenommen. Dann stimmt 2, wie gesagt, dann haben 2 Leute ja gesagt und, bei 8 Leuten. Das ist zu wenig. Und 3 ist ausreichend. Tja, eigentlich bräuchtest du mindestens die Hälfte aller Vorstände jetzt bei so einem Riesenvorstand. Mit 2 dafür, 2 enthalten und 1 dagegen kann ich genau dasselbe Bild bauen mit 5 Leuten. Gut, egal. Andro hat seine Meinung gesagt. Also mir ist relativ egal. Robert hatte sich eigentlich vorher gemeldet. Dann mal bitte Robert. Ja, ich finde so wie Andro mehr als die Hälfte sollte da sein. Moritz? Mehr als die Hälfte ist besser, ja. Jens? Mehr als die Hälfte. Gut, dann fliegt mindestens hier auf jeden Fall raus, weil die Meinungen der anderen dann relativ irrelevant sind. Naja, über was wir uns dann halt noch reden müssen, ist dann, ab wann denn Beschlüsse angenommen sind, mit der Hälfte aller oder der Hälfte aller Anwesenden. Also wer nie da ist, zählt immer als Enthaltung und das wäre dann einfache oder absolute Mehrheit in der bestehenden Sitzung. Und ich glaube, dass absolute Mehrheit nie geht, weil bei einer Sitzung tatsächlich nur die Anwesenden zählen. Das heißt, nach deiner Definitionsform dürfen wir keine Sitzung starten, wenn nie mehr als 6 Leute dann anwesend sein müssten oder 7. Also ich glaube, das geht nie so richtig. Also wenn halt 5 da sind, dann können halt auch mit 2 Stimmen Sachen beschlossen werden. Das ist dann halt so. Das ist halt rechtlich einfach so. Das wäre auch bei einer Mitgliederversammlung so, wenn sich halt 40 Leute enthalten, 2 dafür stimmen und einer dagegen. So, zu dem oberen Punkt mit der, wie viele abstimmen müssen, Stimmgleichheit, können wir dann nochmal kommen, wenn Marc dabei ist. Weil da hatten wir bisher jetzt, wie ist da deine Meinung eigentlich dazu, so Stimmengleichheit? Ganz oben, Paragraph 3, Beschlussfassung, erster Absatz. Moment, ich muss es kurz durchlesen. Also Paragraph 3 Beschlussfassung, erster Absatz, richtig? Korrekt. Also, um dir mal das bisherige Bild zu geben, Marcel war dafür, diesen fettgedruckten Satz reinzunehmen mit ein bisschen Bauchschmerzen. Ich ebenfalls, ich habe reingeschrieben, Andro war es egal. Robert und Moritz waren dagegen und Marc und du konnten sich bisher dazu nie äußern. Also eigentlich geht es jetzt in der Diskussion nur darum, dass bei Stimmgleichheit die Stimme des Vorsitzenden doppelt zählt, richtig? Aber ich glaube, das andere lässt sich nie ändern. Also, dass man von einer absoluten Mehrheit spricht bei einer Sitzung, wo dann halt nur x Leute da sind, ich glaube, das geht nie. Aber ich bin ja auch kein Rechtsexperte. Also was den fettgedruckten Teil angeht, finde ich das eine gute Lösung. Gut, warten wir da also noch Marks Sachen ab. Gut, ich hatte Mark noch 10 Minuten gegeben, bis er sein neues Mumble da installiert hat. Ja, bei den Aufgaben hatte sich ja, also ich habe bei mir gar nichts dazu geschrieben. Robert hat bei sich eine Sache dazu geschrieben. Und Mark hat halt noch gar nichts dran gemacht. Habt ihr alle schon eure Aufgabenbereiche so weit überarbeitet, wie ihr damit zufrieden seid, oder? Robert, mal als erster. Ja, Andro hatte ja auch der LMV schon gemeint, die Beauftragung in meinen Vorstandsposten einfließen lassen zu wollen. Und deshalb habe ich das dann einfach mit dazu geschrieben. Ansonsten so okay. Gut, sehr schön. Bei Andro hat sich, glaube ich, nicht viel geändert, oder? Gut, keine Antwort ist. Ich glaube, Anruf ist dann wahrscheinlich gerade unterwegs. Bei Marc ist klar. Bei Marcel hatte jemand ergänzt, Mitgliederverwaltung und Mitgliedermotivation, dass er das nie alleine machen will. Dass er gerne einen Teil seiner Regionalbetreuung abgeben wollte. Und dann hat irgendwer bei Moritz dazu geschrieben, Unterstützung Gensec. Moritz, wie siehst du sowas? Kann ich machen. Immerhin habe ich mich ja für den Posten beworben. Also wäre was, was man da drin stehen lassen könnte und wo ihr euch eventuell findet, die schmale OTS-Spalte da zusammen zu bearbeiten, wo wir dann gleich zu den ersten Aufgaben für dich kommen würden, weil OTS ist so eine Sache. Also ich kann gerade Tickets angeben ab an Anna Katharina Vogelgesang und Susanne Dietscholdy, ich weiß aber nie warum. Ansonsten Sachsen-IT finde ich bei dir sehr gut. Piratennahe Vereine, vielleicht nie nur unbedingt in Chemnitz, aber bist regional stark gebunden, ne? Jo, kein Auto und so. Das macht es immer schwer, woanders hinzukommen. Ja, leider, das stimmt. Gut, und Regionalbetreuung Chemnitz, dann vielleicht auch mit so starke Schnittstelle, das fände ich gar nicht so schlecht. Ansonsten, Jens, du kannst ja mal ein bisschen was zu dem erzählen, was bei dir drin steht, bevor Marc dann dazu kommt und wir vielleicht dann ein bisschen diskutieren. Genau, wunderbar. Also ich hatte ja reingeschrieben, die Durchführung von Online-Zukunftswerkstätten, da geht es um die Stärkung der innerparteilichen demokratischen Prozesse, dass man bei programmatischen Arbeiten dann auch die Basis dementsprechend mehr einbezieht, die Mitglieder mehr einbezieht. Genau, Zukunftswerkstatt erklärt sich, glaube ich, von selber. Für den, der es nicht kennt, findet immer in drei Phasen statt. Also man hat zuerst so eine Kritikphase, da kann sich dann jeder erstmal auslassen, was er alles so richtig scheiße findet. Das ist auf jeden Fall immer so ein ganz konstruktives Ding, auch weil die Leute dann merken, selbst wenn man es nur online macht, dass sie vielleicht mit ihrer Kritik nicht alleine stehen. Daraus erarbeitet man dann im zweiten Schritt einen reinen Multiple-Choice-Fragebogen, wo es darum geht, wie bewertet man die einzelnen Kritikpunkte, und im letzten Schritt schaut man das, was man da Konstruktives machen kann, wie man da die Arbeit dementsprechend verbessern kann. Und somit hat man da, wenn man das fortlaufend macht, und ich würde das gerne fortlaufend die nächsten 2 Jahre machen, hat man da auch immer so ein schönes Mitglieder-Meinungsbild. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache in dem Bereich. Und dann noch die Gestaltung eines quartalsweisen Mitglieder-Newsletters. Mir ist beim letzten LPT ist mir aufgefallen, dass dort teilweise eine bisschen depressive Stimmung da war. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als hätten viele die Meinung, dass hier gar nicht viel passieren würde. Es passiert aber unglaublich viel in Sachsen. Und das wäre, glaube ich, ganz schön, wenn man das mal zusammenfassen würde und dann eben auch mal dementsprechend rumschicken würde, dass die Mitglieder auch sehen, wie aktiv die Piraten dann eigentlich auch vor Ort sind und was es da eben Neues gibt. Das hat dann natürlich den weiteren Vorteil, dass ein bisschen die Ideen auch ausgetauscht werden können, dass man ein Medium hat, und zudem ist es auch ein Bestandteil von der Öffentlichkeitsarbeit, weil die Sachen dann auch ganz gerne referenziert werden von den Medien, um sich über die Partei zu informieren. Und dann sehen auch die Redakteure, dass eben bei uns dementsprechend was passiert, und das führt in der Regel dazu, dass dann eben auch mehr über die Piraten publiziert wird. Dann ist mir noch dazu geschrieben worden, Unterstützung OLGEF im Allgemeinen, klar, gerne. Und Regionalbetreuung Görlitz versteht sich ja dann von selbst. Gut, sehr schön. Ich glaube, Unterstützung Polgef hat sogar jemand anders dazu geschrieben. Sehr interessant. Da müssen wir dann mit Marc nochmal darüber reden, was das bedeutet und was nicht. Ich würde mal kurz was zu Carsten sagen. Also, ich habe mich mit Carsten in der LGS getroffen vor, ich weiß gar nicht, 2 Wochen. Ich habe gerade nicht so ein gutes Zeitgefühl, war auf jeden Fall Mittwoch. Carsten wird auf jeden Fall Generalsekretär in Meißen sich bewerben, hat auch sehr gute Chancen, dort gewählt zu werden. Wollte sich eigentlich Gedanken machen, ist aber gerade wirklich krank. Inklusionspolitik kann er sich sehr gut vorstellen, würde sich sehr gerne mit beschäftigen. Und ja, wie gesagt, wollte dann halt weitere Vorschläge noch bringen. Das wäre ein Punkt, den wir auf jeden Fall beim nächsten Mal noch erweitern würden. Regionalbetreuung Meißen liegt nahe, weil kommt halt aus Meißen und wäre dort ja dann eventuell auch Gensek. Also vielleicht eine ganz gute Sache. Ein paar Probleme, die sich dann noch auftun würden. Regionalbetreuung meistens würde ich dann bei mir halt dementsprechend löschen. Marcel hat dann immer noch 1, 2, Dresden und Neustadt Piraten, Bautzen und SOE, 4 Regionalbetreuungen drinne. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich schaffe das da nie. Ich weiß nicht, ob sich hier irgendjemand, vielleicht dann auch Marc, sich zutraut, vielleicht sich ein bisschen mehr oh, überregional zu engagieren, dass vielleicht nie jeder bloß den Landkreis drinne hat, außer Robert, wo er gerade lebt. Moritz haben wir ja gerade schon gehört, wird das wahrscheinlich nie schaffen, weil halt kein Auto, keine Fahrtmöglichkeit. Wie sieht es bei euch anderen aus? Robert hatte sich ja schon dafür engagiert. Ich weiß ja nicht, wie die aktuelle Situation in Bautzen ist, aber es ist hier der Nachbarlandkreis. Das wäre jetzt für mich kein Problem, da mal runterzufahren. Ich habe zwar auch kein Auto, aber die Zugverbindung, das ist ja einmal durchfahren, sind ja nur ein paar Stationen. Ja, ein hochmotivierter neuer Mensch hatte sich da gemeldet. Und dann gibt es da halt noch Philipp und ich weiß nie, wie viele die Seinen da sind. Da wäre auf jeden Fall demnächst eine Mitgliederversammlung, die da stattfinden würde, wo ich höchstwahrscheinlich dann auch komme, aber wo vielleicht nicht ganz schlecht wäre, wenn da noch jemand anders mitkommt. Also wenn du dich dazu mit bereit erklärst, fände ich das ganz gut. Klar, mache ich gerne. Tja, und bei Marx steht halt derzeit drin Leipzig und Leipziger Umland. Nur haben wir diese Besonderheit, dass aus der großen Stadt Leipzig keiner mehr im Landesvorstand als Mitglied verblieben ist. Tja, müssen wir halt wirklich auf den Markt warten, um darüber zu reden, weil einfach aufdrücken will ich in der Sony. Das steht halt nah drin, weil der letzte Polgf aus Leipzig kam. Hat irgendjemand Einwände gegen die Aufgaben, die sich hier jemand anders reingeschrieben hat? Vielleicht auch die Aufgaben, die ich mir hier anmaße, machen zu wollen oder die, die Andreas und Marcel sich reingeschrieben haben. Ich wollte nur noch mal kurz anmerken, ich hatte das bei Jens reingeschrieben, Unterstützung KolGF, weil er sich ja auch zur Wahl gestellt hatte für den Posten, deshalb fand ich das ganz sinnvoll. Also fände ich auch gut, so ein bisschen Aufgabenteilung bei dem Ding. Dann, wie ja Dienstag immer Zeit hast, Jens. Morgen wäre so ein PolGF-Mumble, dann kannst du dir mal anhören, wie das da ist. Um 20:30 Uhr wieder hier in diesem komischen Medium Mumble. Ich würde mich da im Vorfeld auch einloggen, aber ich gehe dann ab 8:30 Uhr, glaube ich, oder 8:45 Uhr irgendwann noch mit dem Kunden essen und muss dann halt irgendwann auch weg. Ja, ist nicht sonderlich aufregend, aber. Aber Marc kann morgen nicht und vielleicht mal so als Einführung zur Unterstützung. Kannst du mir bitte nochmal sagen, in welchem Raum die sich treffen? Na, ich schicke dir dann auch nochmal den Padlink zu. Der ist nämlich gar nicht so leicht zu finden. Ach, das ist klasse, danke. Gut, wie sieht's denn sonst noch aus? Weitere irgendwelche Einwände? Robert, Moritz, Andro, Marcel? Nö. Von mir auch nicht. Nope. Nö. Gut, dann hätten wir hier noch genau einen strittigen Punkt drin. Das wäre oben mit diesem Stimme, wie immer nie. Und halt Marks Meinung zu seinen Aufgaben und zu den Aufgaben der anderen, die vielleicht nicht ganz unwichtig ist. Ja, ansonsten würde diese GO in der Form von euch eine Zustimmung finden und ihr hättet jetzt keine konkreten Änderungswünsche. Wie gesagt, sehr später immer noch änderbar mit einer absoluten Mehrheit. Gut, ich nehme mal Schweigen mal als stille Zustimmung. Würde die Abstimmung trotzdem nochmal kurz zurückstellen, falls es Marc in den nächsten 20 Minuten nicht schafft, müssen wir dann halt auf seine Meinung dann doch verzichten. Warum mache ich das eigentlich, Marcel? Ich denke, du bist nur kurz AFK. Naja, denn du hast gerade so schön geredet, deswegen. Mein Essen wird kalt. Entschuldigung, also ich würde die Geschäftsordnung trotzdem mal kurz nach hinten stellen. Die können wir ganz am Ende immer noch beschließen. Wir haben noch ein bisschen was mit Streichung Mitglieder. Gut, das ist geschlossener Teil. Kündigung Hetzner Server und ganz viel Formales, was wir vorlesen können. Marina Kassel, kommissarischer Vorstand Bautzen, kommissarischer Vorstand. Also eine Unmenge an Sachen, die wir hier noch besprechen und beschließen können, bevor wir unsere GO dann letztendlich abnicken, was ja teilweise jetzt schon so fast drin ist. Also, ja, Marcel, bitte. Gut, und ich gebe gleich weiter an Warte mal. Anro, weil der hat den ersten Antrag gestellt. Und ja, bitte, Antrag, Streichung Mitglieder. Genau, das können wir hier öffentlich machen. Steht halt nur drin, dass wir noch 28 Mitglieder haben zum Streichen. Das sind die aus Lumbiland und Chemnitz. Die wollte ich einfach nicht mehr vor der LMV streichen, weil es ist immer so ein bisschen blöd, 2 Wochen vor der LMV Mitglieder zu streichen. Deswegen jetzt, das ist mit Chemnitz und den Lumbis geklärt. Die haben nichts dagegen. Und wir brauchen deshalb bloß pro forma für den Bund, müssen deshalb beschließen, dass wir das wollen. Und dann wäre eigentlich nur noch Bautzen offen, aber da ist es halt genauso. Vor der ihrer Hauptversammlung möchte ich da halt niemanden streichen. Gibt's dazu Diskussionsbedarf? Ich bin dafür, ich trage mich auch gleich ein. Trag mich mal mit ein, bitte. Damit hätten wir 4 Ja-Stimmen. Jens? Ja. Jens ist auch dafür. Und Marc braucht noch ein wenig. Deswegen ist dieser Beschluss angenommen. Gut, Kündigung CAD-Server. Ja, wenn du möchtest, anrufen. Okay, dasselbige. Wir haben ja noch den Herzenserver, den wir eigentlich, jetzt fehlt uns jetzt am Markt, nicht mehr brauchen, weil bis jetzt erstmal alles auf die Bundes-ID und den Server umgezogen ist und eine eigene SMV wir wahrscheinlich auch nicht auf den eigenen Server machen, sondern wenn, dann wohl auch auf der Bundes-IT. Deswegen können wir uns diese 900 Euro im Jahr eigentlich sparen. Wie gesagt, was jetzt noch fehlt, wäre die Anmerkung von Marc, ob da wirklich jetzt alles runter ist. Und dann würde ich den nämlich noch zum Ende des Jahres kündigen. Das müsste gerade so noch klappen. Marc? Ja. Ah, muy bien. Wir sind gerade bei Hetzner Server, Zeile 219. Kann weg. Gut, damit wären wir mit den Anträgen erstmal soweit durch. Bevor wir jetzt weitermachen, die GO haben wir jetzt erstmal nach hinten gestellt. Die würde ich jetzt auch weiter erstmal bis zum Ende des öffentlichen Teils erstmal nach hinten gestellt lassen, ehe wir jetzt immer wieder hin und her springen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal jetzt weitermachen in der Tagesordnung, bis wir das Ende erreicht haben, würde dann Marc und Jens nochmal die Gelegenheit geben, ihren Tätigkeitsbericht vorzustellen, was sozusagen, wenn sie das gerne möchten würden, dann würden wir in die GO-Diskussion nochmal einsteigen und dann in den geschlossenen Teil. Wenn jetzt da nicht sofort ein riesiges Veto kommt, würde ich denn so weitermachen. Ist okay. Mein Tätigkeitsbericht ist relativ kurz. Ich habe es ja schon reingeschrieben ab Zeile 98. Ich habe ein paar Mails OTS gemacht. Ich habe diese E-Mail-Accounts angelegt, die wir alle brauchen, die Verteiler aktualisiert. Carsten hat noch ein Problem, der kann mit seinem Outlook aus irgendeinem Grund nicht zugreifen auf dieses Ding. Da weiß ich noch nicht warum, aber der ist eh im Moment krank. Er hat mir heute eine Mail geschrieben, dass ich mir da keinen Stress machen muss, weil er jetzt erstmal 2 Tage weg ist. Dann habe ich die OTAS-Berechtigungen angestoßen, da fehlen aber zumindest im in unserer Mitgliederverwaltung zum Teil noch Bestätigungen über DSVs. Deswegen können die da an der Stelle nicht weitermachen. Das würde ich den Leuten einzeln mal noch schreiben, beziehungsweise den Server auch mal involvieren. Robert fehlt zum Beispiel, aber der muss eine haben, weil er ja auch im Vorstand in Chemnitz ist. Deswegen konnte ich mir das gar nicht so richtig erklären. Da ist wahrscheinlich einfach die Datenpflege nicht sauber. Dann habe ich an einem PolGF-Mumble teilgenommen vor 2 Wochen. Letzte Woche habe ich es nicht geschafft. Morgen werde ich es auch nicht schaffen, weil ich im Moment arbeitsmäßig auch wieder ziemlich belastet bin. War letzte Woche Donnerstag in Sachsen-Anhalt in Halle Unterstützerunterschriften sammeln. Es war sehr mäßig, weil wir einen extrem schlechten Platz hatten in der Nähe vom Bahnhof wo alle Leute, die Richtung Bahnhof gehen, die haben einen Zug zu kriegen, die brauchst du gar nicht ansprechen und alle Leute, die kommen, naja, wir sind nicht mehr so beliebt wie früher, wir haben es irgendwie geschafft, in 3 Stunden mit 4, 5 Leuten 20 Unterschriften zu kriegen, aber wenn es in dem Tempo weitergeht, schaffen die Sachsen-Anhaltiner ihre Zulassung für die Wahl nicht. Das heißt, wir müssen da verstärkt unterstützen. Ich habe ja einen Doodle aufgesetzt. Ich kann nur drum werben und werde das auch über die Mailingliste nochmal tun, dass möglichst viele Leute aus Sachsen sich bereit erklären, mal in irgendeine der Städte zu fahren, vielleicht auf den Weihnachtsmarkt oder sonst wohin und dort einfach Leute abklappern, um dort Unterstützerunterschriften zu sammeln. Und ja, das Doodle werde ich nochmal bekannt machen. Das war es von mir dazu. Gut, okay. Gut, würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal weiter mit der Kalenderkontrolle. Es sind Vorbeschlüsse, gab es nicht, von daher kann das übersprungen werden. Kalenderkontrolle, die Termine für die nächsten 2 Wochen stehen drin, so sie denn entweder mir mitgeteilt wurden oder in den Google-Kalender selber gepflegt werden. Ich würde mich jetzt nicht machen wie unser erster Vorsitzender und alles immer vorlesen, sondern die das Protokoll nachhören mögen, die Termine nachlesen oder auf die Webseite piraten-sachsen.de gehen und dort unter Termine gucken. Okay, außer Piratiges haben wir immer noch No Pigida, No Ligida, No Zigida, immer. Und wenn hier der Boschke anfängt rumzubuhen, dann soll er die Vorstandssitzung selber leiten. So, kommen wir zu offenen Baustellen, Internes. Kommen, machen wir erstmal weiter mit den Berichten aus den Kreisen. Wir haben die Kreise jetzt nochmal neu zugeordnet. Von daher, können wir jetzt einfach vielleicht gucken, wer was zu welchem Kreis zu sagen hat. Da müssen wir heute schon was reingeben. Ich kann kurz sagen, beim OV Neustadt, die gibt's halt, die sind da, haben auch ein bisschen zu tun. Weiß gar nicht, wann die nächste Vorstandssitzung ist. Sollen wir mal reingucken und dann mal gucken, was die genauso machen. Dresden ist immer noch ein wenig ohne Vorstand. Jetzt dadurch, dass die SUSE auch noch in Landesvorstand gewählt wurde, ist es halt so, dass es halt der Vorstand in Dresden handlungsunfähig ist. Wir müssen nachher noch einen Kommissarsvorstand bestimmen, aber das können wir dann im geschlossenen Teil alles nochmal machen. Genau, so viel von dem, was ich weiß. Wer weiß noch was über irgendwelche Kreise und möchte uns das mitteilen? Noch eine Rückfrage. Du hast eben gesagt, ihr habt die Kreise neu verteilt. Ihr könntet so nett sein, auch des Überblicks wegen. Ich fände das auch insgesamt nicht schlecht, auch für die Leser des Protokolls. Ab Zeile 270 mal hinter die Namen der Kreise oder Gebietsverbände reinzuschreiben, wer da jeweils zuständig ist. Ja, also noch haben wir es ja nicht beschlossen. Können wir ab nächster Woche dann halt wirklich machen, ist eine gute Idee. Wir haben ja noch die GO, wir haben ja noch auf dich gewartet, damit wir nochmal mit der GO reingucken. Die GO ist ja noch nicht so beschlossen, aber ist kein Problem. Zur nächsten Vorstandssitzung, wenn ich das Protokoll oder das Pad rumschicke, schreibe ich es mit rein. Hatten wir das echt in die GU geschrieben? Naja, dann okay, dann diskutieren wir das später. Ja, wenn ihr wollt, kann ich ja ein bisschen aus Görlitz berichten. Bei uns ist zurzeit, ich lege einfach mal los, bei uns ist zurzeit wie immer relativ anstrengend. Wir haben hier ja ein bisschen Probleme gehabt mit der Presse, was Veranstaltungen gegen unsere Görlitzer Pegida angeht. Da hatten wir ja eine Gegenveranstaltung gemacht, so ein schönes multikulturelles Fest, haben insgesamt 16 Vereine, Parteien und Gewerkschaften mit ins Boot geholt. Dafür ist von der Presse dann total zerrissen worden, weil die hier sehr AfD-nah berichten. Wir haben jetzt dann eben geschaut, dass wir die vernünftigen Redakteure, die hier noch vor Ort sind, dass wir anfangen, mit denen zu netzwerken und sind gerade dabei, dass wir auch ein Treffen mit denen organisieren, damit das in Zukunft ein bisschen besser funktioniert. Wir sind gerade beim Aufbau vom Freifunk. Ich habe gerade Freifunk von mir aus, von unserer Wohnung aus. Das soziokulturelle Zentrum haben wir jetzt komplett mit Freifunk versorgt, haben dort eine Route aufgestellt. Beim Flüchtlingsheim vor Ort will das das Rote Kreuz nicht, dass wir einen Freifunk einrichten. Direkt nebenan ist das THW. Da sind wir gerade an den Kontakten dran mit dem Leiter vom THW über einen Bekannten, der den relativ gut kennt. Da können wir vielleicht vom THW aus, von dem Gebäude aus, dann Freifunk in das Flüchtlingsheim reinlegen. Heute war eine Lesung von Anne Witzorek, das hat die Caro organisiert. Super Veranstaltung. Hätte eigentlich etwas über eine Stunde dauern sollen. Nach etwas über 2 Stunden bin ich dann gegangen und da war die Lesung immer noch im vollen Gange und mit sehr interessierten Zuhörern. Klasse Geschichte. Cool, magst du das dann noch ins Protokoll mit reinhauen? Das wäre super. Jo, mach ich. Vielen Dank. Ja, wir haben drei, zwei, jetzt sind es noch zwei, Markus Jarek. Aber sonst haben wir drei Chemnitzer. Was ist in Chemnitz los? Erzählt mal. Robert ist ja scheinbar Dann gerade fang dran. ich mal an. Oh, sorry, Moritz. Ich wollte nur sagen, du sollst, weil du gerade eh dran bist. Alles klar. Ja, wie ich gerade schon ins Pad reingeschrieben habe, der KV Chemnitz war am 16.11. Anmelder der No-Zigida-Demo und die Polizei hat dann ein bisschen über ihre Zuständigkeit gehandelt. Wir haben von uns eine GEMA-Anmeldung sehen wollen. Und diesbezüglich habe ich mich jetzt schon in Verbindung gesetzt mit der Rechtsabteilung, weil die da eindeutig in unsere Demonstrationsfreiheit sozusagen eingeschritten sind. Okay, hat noch jemand etwas zu Kreisen zu sagen? Ansonsten steht da unten noch die Landesgeschäftsstelle mit Umzug, weil Ende des Jahres ist es vorbei in der Kamenzer Straße. Wo es hingeht, wissen wir noch nicht genau, weil der Mischmo, wie er vorhin erzählt hat, sich schon ein paar Sachen angeguckt hat, festgemacht ist. Noch nichts. Von daher können sich eigentlich alle schon mal so ein bisschen die Wollen darauf einstellen. Ende des Jahres, sprich in den nächsten 2, 3 Wochen, wird die Landesgeschäftsstelle leergeräumt und Umzug dann natürlich auch aus, dann halt in die nächste neue Geschäftsstelle. Genau. Genau, Hilfe immer wieder gern gesehen. Vielen Dank für die Angebote. Und wenn wir da was genau wissen, dann erfahrt ihr als Mitlandesvorstandskollegen das natürlich als erstes. Gut, mag noch irgendjemand mal was Jo, zu warte Kreisen mal, sagen? Marcel, Hilfe gern gesehen ist schön, aber also so richtig habe ich keinen Bock, zwischen Weihnachten und Neujahr 4 Tage lang allein das Ding leer zu räumen. Weißt du? Also der Verwalter von dem Besitzer war jetzt halt da. Also ich glaube nie, dass die das Ding neu vermietet kriegen, der will das verkaufen. Der war natürlich nie begeistert, dass wir irgendwelche Löcher in irgendwelche Wände gekloppt haben oder irgendwelche Menschen, die das halt früher mal gemacht haben. Und ja, wir haben uns mal das ganze Inventar und Mobiliar angeguckt. Also egal, welche neue Geschäftsstelle wir nehmen, es passt da definitiv nie alles rein und es muss da auch definitiv alles hintransportiert werden. Und ich werde das nicht mit dir zusammen alleine schaffen und ohne wenn Tina noch hilft und ohne wenn Susan noch vorbeikommt. Also, wenn wir da nie genug Leute finden, sollten wir darüber nachdenken, ob wir da vielleicht nie dann vielleicht doch am Ende ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen, um da jemanden halt ranzuholen, der zum Beispiel einen großen Transporter hat, in Dresden wohnt und für 12,50 € die Stunde durch die Gegend fährt. Müssen wir halt mal einen Termin festmachen und direkt zu den Terminen aufrufen und gucken, was wie viele Leute bei einem bestimmten Termin halt können. Weil es halt ist, wenn man halt nicht einen direkten Termin halt hat, ist halt dann auch doof, den Leuten zu sagen, kommt oder habt ihr Zeit, ne? Dann müsste man sich halt wirklich mal fest, müssten wir uns festlegen auf einen richtigen Termin und einen Tag oder 3 Tage, wenn wir denken, irgendwas halt, dann machen wir es ja. Na, da hätten wir das erste To-Do, was jemand in sein Aufgabentracking reingeschrieben kriegen wird. Du hast dich gerade freiwillig gemeldet, oder? Ja, ja. Ist okay. Ich schreib dir das jetzt rein, ne? Was war das letzte? Ich schreib dir das jetzt rein, dass du das machen musst. Ja, schreib's rein. Also ich habe schon mal Kraft meiner Wassersuppe 15 Umzugskisten organisiert und ich habe auch jemanden gefunden, der einen großen Transporter besitzt und für 12,50 Euro die Stunde durch die Gegend fährt mit diesem Transporter, wo man halt keine Versicherung bezahlen muss und nur den Typen mieten muss. Alles klar, gut. Nee, kümmere ich mich. Setze ich mir nächste Woche, gucke ich in den Terminkalender, können wir beide nochmal quatschen und dann machen wir mal was fest. Gut. Ich bin trotzdem noch dabei. Wir haben noch Erzgebirge, Görlitz, Jens trägt es noch nach. Leipzig, Mittelsachsen, Lumpis und Westsachsen. Andere würde ich nicht was zu Westsachsen sagen. Westsachsen? Nö. Das muss ich mir mal fürs neue Jahr auf die Agenda setzen. Im Moment ist da nichts los. Okay. Gut, gut. Die Piro schreibt auch gerade ins Pad, dass in Mittelsachsen einen Stammtisch gegeben hat und planen Vortragsdinge und suchen coole Räumlichkeiten. Also, wenn jemand coole Räumlichkeiten mal an wen melden, an den Vorstand Mittelsachsen oder perfekt. Gut. Also wenn jemand ein paar coole Locations und Räumlichkeiten in Mittelsachsen kennt, dann gerne mal an den Vorstand von Mittelsachsen. Die planen Vortragsdinge und suchen dringend dafür Räumlichkeiten. Gut. Sehr gut, sehr gut. Weißt du noch über Piro, weißt du noch was über andere Kreise? Gut. machen wir weiter mit Sonstiges. Ganz oben die Marina Kassel. Einige werden es sicherlich schon vorher gewusst haben. Jetzt steht es hier auf der TO. In Marina Kassel wird stattfinden und zwar am 12. und 13. Dezember. Wie der Name schon sagt, in Kassel, Vorständetreffen der Bundespartei. Wir haben 3 Plätze bekommen, so wie es im Moment aussieht. Also die 3 Wortmeldungen, die drinnen stehen, dass der Marc hinfahren würde, hin möchte. Michael Bauschke möchte nicht. Ich möchte auch nicht. Ich war halt schon ganz oft da und von daher ist es auch egal. Wird halt gerne jemand anders die Gelegenheit geben, wer möchte. Also Marina Vorstände treffen, gibt da immer viele Vorträge, Vernetzung, Verwaltung. Ja, wer hätte gerne Lust, also, mit Marc hinzufahren? Ich möchte dahin, weil ich mich gerne wegen neuer Polgift-Tätigkeit nochmal vernetzen möchte. Weil ich Polgifts gar nicht alle auf dem Schirm habe. Also zu vielen Personen in diesen Mumbles habe ich gar nicht irgendwie ein Gesicht im Kopf. Das möchte ich gerne nochmal ändern. Ansonsten finde ich es aber tatsächlich gut, wenn Marcel und mich wollen, weil das würde 2 anderen die Chance geben, sich, die vielleicht bundesweit noch nicht so gut vernetzt sind, sich dort zu vernetzen. Außerdem bin ich zuversichtlich, dass wieder etliche nicht kommen werden und wir durchaus, wenn wir mit Volker Berghaut reden, mehr als 3 Plätze belegen können, wenn mehr Leute von uns wollen. Ich hätte generell das Interesse, allerdings hat sich am 12.12. in Leipzig noch ein Termin ergeben. Da muss ich erst noch was abklären. Naja, das müsste aber relativ schnell passieren, glaube ich. Wie lange brauchst du zum Klären? Ja, das ist wahrscheinlich beim nächsten Sachsen-Nazi-Freie-Vernetzungstreffen klären. Dann Ja, dann würde ich jetzt einfach sagen, ich fahre mit. Also ich hätte auch grundsätzlich Interesse, ich weiß aber nicht, ob ich eingetaktet bekomme. Naja, Leute, ihr müsst euch da schon entscheiden. Also die Anmeldung ist quasi verbindlich, weil wir dafür auch Geld bezahlen dann. Also mal so 2 Tage vor der Angst absagen ist da nicht. Also ich kann definitiv nicht, weil wir am 13. hier mit einem alternativen Kino zusammen die neue Dokumentation der Yes Men zeigen. Da muss ich hier sein. Marc, hast du eine Ahnung, bis wann das gemeldet werden muss? Ich kann mal mit Volker Rücksprache halten. Also ich würde mir das auch auf die Fahnen schreiben, die Anmeldung zu übernehmen. Ich weiß, es hat immer Marcel gemacht bisher, muss ja nicht immer bei einem liegen. Ich kenne Volker ganz gut. Ich glaube, ich habe auch sogar irgendwo seine Telefonnummer. Ich würde erstmal vorfühlen, ob es Chancen gibt, auch mehr als 3 da unterzukriegen. Wenn Bedarf besteht, dann können wir ja vielleicht auch noch einen Basispiraten mitnehmen, der interessiert ist. Und ansonsten mal, naja, also was eigentlich feststehen sollte gegenüber Volker, ist die Anzahl. Wer genau dann kommt, das ist denen, glaube ich, relativ egal. Ja, genau. Also es gäbe erstmal wirklich in erster Linie halt die Anzahl, 3 sind, dürfen wir ja. Und dann geht es halt darum, wenn halt Plätze frei sind, die an anderen zu vergeben. Wahlkampf ist und es ja noch einige Mandatsträger gibt. Von daher ist es jetzt nicht so wichtig zu sagen, wer jetzt hinkommt. Wichtig wäre halt sozusagen, kriegen wir die 3 Leute voll. Dann kann ja Marc schon mal das hinmelden, dass wir 3 Leute sind und die 3 Plätze halt annehmen. Und dann gucken wir halt mal, was im Prinzip halt passiert. Ich finde die Idee mit dem Basispiraten auch nicht unbedingt seit so verkehrt. Vielleicht ist ja auch irgendwie jemand in der Basis, der halt sagt, hier, ich würde mich auch gerne mal halten, ist weit ein bisschen vernetzen, die ein oder anderen Vorträge. Ich weiß gar nicht, die Themenfrist ist ja schon seit einem Monat fast abgelaufen. Ob es schon irgendwie halt eine TO oder eine Agenda gibt, kann man auch schon mal gucken. Vielleicht findet man ja irgendwie halt einen Vortrag oder halt ein Thema, wo man halt sagt, ja cool, das finde ich ziemlich gut, da würde ich gerne dabei sein, ja. Es ist thematisch, glaube ich, vorwiegend Wahlkampf, Bavü, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und so ein bisschen Vorbereitung auf 2017 Bundestagswahl. Naja, Marc, was halt noch wichtig ist, die Voranmeldung, wer im Allgemeinen kommt, und noch wichtiger für die Bezahlerei ist, wer dort in der Jugendherberge pennt und mit ist, weil das bezahlen wir nur. Wenn jetzt also jemand dann plötzlich absagt und hat für vorneweg schon für die Jugendherberge, dann ist das hinterher nicht immer ein Ziehauf, das rauszurechnen. Okay, das habe ich verstanden. Ich werde definitiv nicht in der Jugendherberge pennen, wie eigentlich die letzten Jahre immer schon, wenn ich da war. Insofern ist das bei mir kein Problem, aber ich werde eh hinfahren. Ich würde auch anbieten zu fahren. Lass uns mal versuchen, für uns interne Deadline zu finden, wo wir sagen, bis dahin wollen wir das wissen, und ich bereite vorher dann darauf vor, dass ich ihm spätestens bis dahin Bescheid gebe. Ja, und rechne nicht mit zu viel freien Plätzen, weil die ganzen Landesschatzmeister nämlich extra auch noch eigentlich angerauscht kommen, theoretisch, für Samstag und Sonntag. Da wirst du keine freien Plätze mehr kriegen, die sind nämlich außerhalb des Kontingents. Okay, was ist denn mit dir? Willst du da auch hin oder nicht? Naja, da sie die Sitzung auf Samstag gelegt haben, nö, weil da durcharbeiten und ich gehe Termin nicht raus. Und Sonntag haben sie ja plötzlich gestrichen. Ich werde mir noch jemanden suchen, weil bei mir ist eigentlich alles soweit klar. Ich weiß, wo ich ja und nein sage. Also ich muss nicht unbedingt dort sein. Vielleicht komme ich Sonntag vorbei, wenn sich das bis Sonntag noch hinzieht. Du solltest öfter beim Mumble durch Treppenflüge und Treppenhäuser laufen. Das hört sich richtig geil an. Also wären das ja wahrscheinlich eher Robert, wenn er seinen Leipziger Termin abgesagt kriegt, und oder ich, wenn Moritz schreibt, doch eher nein. Ich denke, einen Basispiraten kriegen wir irgendwie noch verkauft. Ich würde also mal bei unseren drei Plätzen bleiben und nicht mehr beanspruchen. Insofern ist dann Andros Einwand auch raus. Und ich lege jetzt einfach mal fest als Termin. Sekunde. Wer sich bis 5.12. meldet, darf mit. Also auch, das geht dann auch an die Basis. Und ich übernehme die Organisation, wenn Marcel nichts dagegen hat. Ich habe sie schon eingetragen oben bei To-Dos. Ja, perfekt. Schreibst du da, machst du da nochmal einen Aufruf denn für die Sachsen im All mit fertig? Das meinte ich mit Orga, ja. Ah, okay, super. Ja, perfekt. Danke dir. Coole Sache. Gut, dann wäre der Punkt in dem Sinne erledigt. Marc kümmert sich dankenswerterweise um die Orga. Genau, wer also noch halt jetzt unter den Zuhörern dann die Lust verspürt, als Basisrat zu Marina Kassel geschickt werden zu wollen, dann möge er sich bei uns oder bei Marc einfach melden. Gut, ich habe gelesen, dass mit den Mumble-Nix vom Jens ist auch erledigt, sodass dann der Jens auch halt hier die Rechte, wie wir alle halt, haben sollte. Danke, Quarks, dass du dich darum gekümmert hast. Dann haben wir jetzt noch den Punkt offene Dinge. Bevor wir jetzt nochmal kurz in die GO-Diskussion starten, gibt es von euch oder von unseren Gästen noch ein paar offene Dinge? Der Wieprecht, ja, kann ich sagen, du hörst uns zu, deine Mail ist angekommen und wird bearbeitet. Nee, kein Problem, ich gucke, dass ich dich im Wiki eintrage. Wenn du möchtest, kannst du das auch sogar selber machen, weil it's a Wiki. Ansonsten gucke ich mal, dass ich es gleich noch mache und die andere Sache gucken wir mal drüber. Da müssen wir eh nochmal drüber reden, wie wir das mit Presse, mit Blog sowas machen. Das Problem ist auch immer bei Sachen, ich kann es nur kurz nochmal sagen, halt eine Reaktion auf die heutige Demo zur... Jetzt muss ich da nochmal kurz gucken. Oh, jetzt bin ich wieder da. Die heutige Demo für die Lärmverordnung, eine Reaktion dazu. Das Problem ist halt immer, genau was haben wir wenig reingemacht, dass halt die Texte zu schreiben, also was auf den Blog zu hauen, ist nicht das große Problem, weil wir ja durchaus halt, dafür sind sie ja da. Nur die Verfassung der Texte ist halt immer das Problem, dass zwar halt dann Ideen an uns herangetragen werden, aber zum einen halt entweder die Hintergrundinformationen fehlen, sprich ich jetzt zum Beispiel halt keinen wirklichen Text dazu schreiben könnte, weil mir einfach Informationen fehlen und dann halt einfach die Menschen fehlen, die halt dann sich dann halt da sozusagen sich halt damit schreiben und sagen halt, hier, ich habe da Ahnung, ich schreibe da jetzt was von. Das war immer das größte Problem von uns, aber es ist halt auch halt so ein To-Do von unserem von dem jetzigen Landesvorstand zu ändern. Also wenn du möchtest und Lust hast und ein paar Zeilen zusammen schreiben möchtest, dann kannst du die uns auch schicken und dann können wir das auch auf den Blog hauen. Ansonsten können wir gleich nochmal im Landesvorstand oder die Landesvorstände können ja mal alle ins OTS gucken und dann können wir mal gucken, ob wir da in den nächsten ein, zwei Tagen vielleicht was hinkriegen. Heute Abend wird vielleicht eher ein bisschen schwierig. Gut, soviel erstmal dazu. Offene Dinge. Also, möchte noch jemand irgendwas Offenes loswerden, bevor wir, wie gesagt, nochmal in die GO-Diskussion gehen? So, ich. Dann los. Und zwar war ja in eurem alten Pad unten drin noch eine Ausschreibung, Beauftragung Sozialpolitik. Und ich bin der Meinung, dass wir die mal ausschreiben sollten nochmal. Das würde ich gern gleich in der geschlossenen nochmal behandeln. Alles klar. Okay. Es im öffentlichen Teil klären wollen? Wir bleiben natürlich immer noch weiter im öffentlichen Teil. Marc, wir hatten in der GO geredet und haben dann gesagt, wir sind so an sich halt alle zufrieden mit der GO. Es gibt nur noch einen Punkt, und zwar ist der fett geschrieben. Du hast auch schon geändert und gefunden. Ja, das war halt die Diskussion. Gut, ich lese mal kurz, was du geschrieben hast. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte nicht die Muße, diese Woche rein arbeitsmäßig mir irgendwas schon mal durchzulesen. Ich weiß, dass in der Vergangenheit mir noch ein, zwei Dinge aufgefallen waren. Ich beantrage jetzt einfach mal, sagen wir mal, 10 Minuten. Dann gehe ich kurz ein Rauchen und dann würde ich mir gerne das komplette Ding nochmal durchlesen, wenn ihr nichts dagegen habt. Auch wenn ihr alle damit einverstanden wart, vielleicht fällt mir noch das eine oder andere ein, was nochmal zu Diskussionen anregt. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Jawohl, ja, nach 90 Minuten kann man auch mal Pause machen. Fußballspiel hat auch eine Halbzeit. Machen wir jetzt einfach mal genauso, würde ich als Versammlungsleiter einfach mal so bestimmen. Auf meiner Uhr ist es 22:36. 22:46 auf meiner Uhr würden wir uns dann alle hier nochmal im Mumble wieder treffen. Alles klar, bis gleich. Jo, bis gleich. Stimmt, hier passiert ja gar nichts. Bis 46 ist Zigarettenpause. Ah. Hast du fertig? Ich muss jetzt mal gucken, von wegen... Achso, das ist noch eine Aufzeichnung, ne? Ja, egal, muss jetzt sowieso geschnitten werden, oder? Wir werden für immer verewigt. Die hört sowieso keiner. Okay, ich muss jetzt noch mal gucken, wen ich eingerichtet habe und wen nicht. Es sind 8 Vorstände, 7 sind anwesend. Der Marc ist jetzt gerade draußen, aber der hat ja seine. Müssen dann eigentlich alle Anwesenden hier verrechnet sein. Dann fehlt nur noch ein Beisitzer, der Carsten, der ist krankheitsbedingt heute nicht da. Das müssen wir dann nachholen. Okay. Machen wir dann wegen des Carstens das Ticket zu und ein neues auf oder lassen wir das noch auf? Ja, das würde ich jetzt zumachen und mache ein neues auf, das ist dann besser. Ich habe jetzt nur den Benutzer Anro, nicht Anro Mobil. Der ist auch nicht. Ja, ja, das ist so, das passt schon. Ich soll mich hier mit dem Mobilding reinziehen. Der ist auch nicht registriert. Und der Carsten hat mir gesagt, dass er sich dem Benutzer Carsten angelegt hätte. Der wäre angeblich noch nicht vergeben gewesen. Ja, das ist mir aber zu vage und wenn er nicht registriert ist, ist das auch doof. Also das würde ich da lieber sauber, wenn er anwesend ist, nochmal machen. Jo. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, fehlt nur noch Rob Star. Ja, ich weiß nicht, ob er diesen bescheuerten Doppel endlos langen Namen da so haben wollte. Robert, bist du da? Ja. Dein derzeitiger Mumble-Benutzername ist unterstrich Rob Star 1988 unterstrich der Punkt Punkt Punkt Robert. Möchtest du diesen Namen behalten? Ja. Also dann bitte genau diesen Namen registrieren. Okay, weil ich habe nämlich letztens noch einen Rob Star, glaube ich, halt quasi den Rechte abgenommen. Also ich habe hier noch das als Kommentar drin. Aber gut, mache ich den Benutzer rein. Das muss ich jetzt abschreiben. Wenn man sich hier gerade Bumble nichts aussuchen darf, gibt es eine Chance, Little Fox wieder zu bekommen? Nochmal? Also ich habe mal den Account Little Fox registriert, also unterstrich SM dran und da den Key verloren. Könnte man das zurücksetzen, wenn wir schon beim Bumble Nick aussuchen sind? Ja, können wir. Dafür brauche ich aber dann explizit ein Ticket, damit so nach dem Motto, damit ich nachweisen kann, dass ich da halt irgendwie mal tätig geworden bin. Du sagst einfach, hallo, ich habe mein Zertifikat verloren, der und der Benutzername möchte ich gerne zurückgesetzt haben und dann machen wir das relativ schnell. Okay, mache ich bei Gelegenheit mal. Danke. Ja, ne, wenn du schnell bist, dann kann ich das auch jetzt sofort machen. Wie gesagt, muss nur halt jetzt gleich das Ticket da sein. Wo muss ich das gleich einreichen? mumble@piratenpartei-nrw.de. Danke. Da ist die AG-Technik knallhart. Ohne Ticket kein Support. Ist auch richtig so. No ticket, no competition. So, ich darf nur behaupten, obwohl ich es immer noch esse, nach über anderthalb Stunden, dass wir uns jetzt wieder der GO widmen sollten. Ich weiß nicht, warum Mark in den nicht öffentlichen Kanal gegangen ist. weil eigentlich GO ja ein bisschen öffentlich ist. Ich hatte ihn schon mal runtergezogen, ist aber wieder hochgegangen. Ich glaube, der hört mich da oben näher, oder? Richtig. Sorry, Marc, aber die GO wollten wir eigentlich nur öffentlich machen. Ach so? Nö, dann zieh mich halt wieder runter. Oder hast du nicht schon? Weil ist ja nichts Personenbezogenes, nichts Vertrauliches, also. Ist mir relativ egal. Ich hatte es zwar anders gesehen, aber ich schließe mich da gern der Mehrheit an. Haben wir nämlich beim letzten Mal auch nicht gemacht und haben da, glaube ich, sogar eine Klausur-Präsenzsitzung gehabt zu. Okay, sorry. Aber ich habe kein Problem mit, also ist mir Boogie. Gut, dann gehe ohne öffentlich und danach nicht öffentlicher Teil. Also mal kurz für dich zur Zusammenfassung, was wir bisher so besprochen hatten dazu. Es gab halt diesen strittigen Passus bei Stimmengleichheit. Wie entscheiden wir da? Das war tatsächlich sehr, sehr strittig. Moritz und Robert hatten dazu tendiert, bei Stimmengleichheit eher die Ablehnung zu wählen. Jens und Marcel hatten gesagt und ich. Bei Stimmengleichheit Vorsitzender und Aro hatte gesagt, ist mir total Bockwurst. Also bist du jetzt so irgendwie der entscheidende Faktor für diesen Streitfall und danach wäre halt noch dieser offene Punkt, wer macht was. Also auch wenn euch jetzt nicht schmeckt, ich würde das Ding gerne von vorne bis hinten durchgehen. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft, ich habe es in den vergangenen Tagen nicht geschafft, mir die Vorlage nochmal durchzugucken. Ich bin gerade noch drüber, aber ich habe ja schon ein paar Kommentare hinterlassen. Auch zu dem von dir gerade angesprochenen Punkt, Zeile 31, habe ich ja schon einen Vorschlag gemacht. Ja, finde deinen Vorschlag gut. Und ab welcher Stimmenzahl im Beschluss gültig ist, das kommt dann weiter unten ab 5 Mitglieder, also mehr als die Hälfte der Mitglieder ist das Ding, ist in der Vorstandssitzung halt beschlussfähig und damit wäre dann halt ab 5 Vorstandsmitglieder eine Vorstandssitzung halt dazu in der Lage, einen Beschluss zu fassen. Das hatte ich angenommen, deswegen meine Einschränkung in den Text. Aber ich war noch nicht so weit beim Lesen. Ich wusste ja nicht genau, was ihr verändert habt. So, Marcel, Jens, Andreas, könnt ihr mit Marks Formulierung, sofern mindestens 6 Mitglieder des Landesvorstands an einer Abstimmung teilgenommen haben und es bei der Abstimmung zu einer Stimmengleichheit kommt, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden Leben? Ihr wart ja diejenigen, die bisher diese Stimmengleichheit Vorsitzender Sache befürwortet hattet. Jo, kann ich mitleben. Anro, Jens? Jo, kann ich auch mitleben. Jo, geht. Gut, Moritz, Robert, nur zur Überprüfung. Ein ganz schlimmerer Widerstand als vorher? Nein, ist okay. Ist okay. Gut, Marc, dann würden wir wahrscheinlich deine Formulierung so stehen lassen. Deine nächste Änderung wäre bei Änderungen an der Geschäftsordnung erfordern die absolute Mehrheit aller amtierenden Vorstandsmitglieder. Halte ich eher für eine formale Änderung und für unstrittig oder hat jemand was dagegen einzuwenden? Das war rein formal, ja. Korrekt. Mögliche tatsächliche Befangenheit für jeden Beschluss im jeweiligen Protokoll festzuhalten und anzuführen, ist der Vorstand einer Beschlusssache befangen, so nimmt er an der jeweiligen Abstimmung nicht teil, es sei denn, die Befangenheit trifft die Mehrheit der Vorstandsmitglieder. Mehr als die der gewählten Vorstände, was soll das sein? Ganz einfach, ich verstehe es nicht. Jo, ich auch nicht. Also wenn halt mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder befangen ist, dürfen trotzdem alle abstimmen. Ich glaube, das ist eine Formulierung, die wir schon seit Jahren vor uns herschieben und immer wieder übernehmen. Ich glaube, wenn jemand befangen ist, sollte er grundsätzlich an der Abstimmung nie teilnehmen, egal wie viele Leute befangen sind, oder? Hier steht doch im Prinzip halt, ist ein Vorstand, es sei denn, diese Befangenheit trifft die Mehrheit aller, also die Mehrheit aller gewählten Vorstände, sprich halt, der Punkt würde zutreffen, wenn fünf von uns halt sozusagen befangen sind, dann, ja. Dann entscheiden wir trotzdem. Ja, aber wer befangen ist, sollte da in jedem Fall nie abstimmen. Ich glaube, Marc hat da recht, diese zusätzliche Formulierung sollte da raus. Wer befangen ist, sollte nie abstimmen, Punkt. Mich stört ja vor allem dieses oder mehr. Mehr als die Mehrheit aller gewählten Vorstände. Was bitte soll das sein? Ich glaube, da ja eine Mindestanzahl von Vorständen abstimmen muss, damit ein Beschluss überhaupt zustande kommt, muss diese Formulierung meiner Meinung nach, so wie ich das jetzt verstanden habe, durchaus drin bleiben, weil ansonsten, wenn zu viele Vorstände befangen sind, wird der Vorstand dann beschlussunfähig. Habe ich das so richtig verstanden? Ich habe es zumindest genauso verstanden. Ja, aber dieses oder mehr, das macht da einfach keinen Sinn in diesem Satz. Bis zu diesem Vorständepunkt gehe ich ja mit, habe ich gar kein Problem, gebe ich Jens auch völlig recht. Stimmt, das oder mehr macht keinen Sinn. Ja. Ja, dieses oder mehr sagt im Endeffekt nur aus, dass auch alle Vorstände befangen sein können. Also die können nur abstimmen, wenn mindestens die Hälfte aller Vorstände sowieso befangen wären und sich das an der Meinungs- oder an dem Abstimmungsverhalten ist dann nichts ändern würde. Oder halt mehr als die Hälfte. Das ist halt nur eine nähere Definition noch. Nein, es ist Unsinn. Ja, es ist Unsinn, Ambro. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Mehr als die Mehrheit kann es nie geben. Es kann nur die Mehrheit geben. Marc hat vollkommen recht, ich habe das jetzt rausgenommen. Das war einfach nur Blödsinn. Das hat wahrscheinlich mal jemand eingeschoben und ergänzt und nie gelöscht. Wieso kann es nicht mehr als die Mehrheit geben? Die Mehrheit von uns 8 sind bei uns 5. So, wenn mindestens also 5 befangen sind, können alle abstimmen. So, und die mehr oder mehr heißt dann, wenn 6 befangen sind, dann geht's genauso. Das ist halt nur eine nähere Definition, dass es auch mehr als die Hälfte sein können. Also 6, 7, 8 oder schlag mich tot. Nein, das ist ein überspezifisches Kriterium, Andro. Es ist überspezifisch und damit sinnlos. Wenn mindestens die Hälfte befangen ist, können die Befangenen trotzdem abstimmen. Das steht in dem Teil bis Vorstände Punkt. Und mehr musst du gar nicht definieren, weil der Rest ist überflüssig. Ja, ist es. Aber man nicht diskutieren, Marc hat recht. Schlimm genug, dass wir uns das beim letzten Mal nicht durchgelesen haben. Nächste Änderung, die du angestrebt hattest, war, dass wir gerade und gerade Woche nicht genau definieren, sondern jeden zweiten Montag, also jede zweite Woche, 26 Mal im Jahr unsere Sitzung stattfinden lassen, damit wir flexibel variieren können, um ungerade oder gerade Wochen. Verstehe ich das richtig, oder? Wir haben so oft gewechselt, dass ich die Festlegung in der Geschäftsordnung doof finde mittlerweile. Ja, stimme ich dir zu. Montag hatten wir ja vorhin besprochen, wo du nie da warst, ist für alle so der beste Termin. Also Montag würde ich auf jeden Fall lassen. Jeden zweiten Montag ist gut, weil dann ist es kein GO-Verstoß, wenn wir zwischen gerade und ungerade Woche wechseln. Müssen wir die GO nie sinnlos ändern. Ist eine formale Erleichterung. Sollte gut sein. Dann sollten wir aber dann auf jeden Fall verhindern, dass wir uns 2 Montage hintereinander treffen. Da steht ja dann auch, ich denn nämlich auch keinen Bock. Da steht doch alle 2 Wochen. Und selbst eine Woche hintereinander haben wir schon mal gemacht, oder mehrfach sogar in der letzten Legislatur, Marcel. wenn es halt einfach aus Ausnahmegründen mal notwendig war. Ja, jeden zweiten Montag ist jede zweite Woche, Marcel. Ich glaube, das passt. Ich wollte es ja nur anmerken. Mir doch egal. Meine Güte. Da steht in der Regel fernmündlich jeden zweiten Montag. Das sollte doch als Definition ausreichen. Das heißt nämlich, wenn es mal dringend ist, kann man auch mal zu einem anderen Termin. Jo, passt. Zum nächsten Punkt, das finde ich ein bisschen diskutabler, weil das ein abwesendes Mitglied als sich enthalten gilt, ist, glaube ich, normal. Und dass wir die Willensbekundung in Textform ermöglichen, finde ich eigentlich gut, dass jemand im Vorfeld sich eintragen kann, um in Textform abzustimmen. Da verstehe ich deine Kritik nie so richtig. Das ist gar keine Kritik, das ist eine offene Frage, weil es ein wesentliches Ding ist. Und ich weiß, dass wir im letzten Jahr mehr als einmal auf genau diesen Passus der GO geguckt haben, um nachzugucken, wie haben wir uns das eigentlich GO geschrieben. Wenn jemand nicht da ist, ist das eine Enthaltung oder wird er einfach nicht gezählt? Weil das kann durchaus einen Unterschied machen. Ja? Wenn das eine Enthaltung ist und du brauchst mehr Ja- als Nein-Stimmen, also, oder du, nee, das, wenn das eine Enthaltung ist und du brauchst eine Mehrheit der Ja-Stimmen, dann ist das was anderes, als wenn das keine Enthaltung ist, sondern der einfach nicht gezählt wird und nur die Anwesenden zählen. Im Prinzip ist es ein Schutz. Ein Schutz der abwesenden Mitglieder, weil deren Nichtanwesenheit halt wirklich eine Enthaltung darstellt. Das bedeutet, wenn 3 mit Ja-Stimmen, 2 mit Nein-Stimmen und die anderen 3 nicht da sind, dann geht das durch. Wenn das umgekehrt ist, 3 mit Nein-Stimmen, 2 mit Ja-Stimmen, wenn 3 mit Ja-Stimmen und 2 mit Nein-Stimmen und dieses Kriterium nicht drin ist, dann geht das durch, dann wäre das eine Mehrheit. Wenn wir das so lassen, wie das da steht, und 3 mit Ja-Stimmen und 2 mit Nein-Stimmen und halt 3 nicht da sind, geht das nicht durch, wenn eine Mehrheit gefordert ist, weil die haben sich ja enthalten dann. Das heißt, eine Minderheit kann bei Abwesenheit von anderen nicht Entscheidungen beeinflussen. Ich will das durchaus auch so lassen. Ich wollte es nur nochmal bewusst machen für alle, was das eigentlich bedeutet, weil das ein ziemlich wesentlicher Passus sein kann. Also wir haben in Vorstandssitzungen die einfache Mehrheit drinstehen und einfache Mehrheit heißt mehr Ja als Nein stimmen. Damit ist es egal, ob wir die nicht anwesenden als Enthaltung oder als nicht mitzählend zählen. Dann widerspricht sich das. Und dann sollte das an einer oder der anderen Stelle geändert werden. Also einfache Mehrheit bei Vorstandssitzungen haben wir schon immer. Ich glaube, wie gesagt, bin kein Rechtsexperte, habe das jetzt so nie recherchiert. Ich glaube aber rechtlich so bindend, dass nur die abstimmen dürfen, die da sind. Und wir wollten halt einfach nur eine klare Bekundung für denjenigen, der halt abwesend ist. Dann kommt es noch darauf an, ob du die Mehrheit als mehr Ja als Nein stimmen oder die absolute Mehrheit definierst. Na, wie gesagt, einfache Mehrheit bei Vorstandssitzung, absolute Mehrheit bei Umlaufbeschlüssen. Das steht oben im Paragraph 3 so drin. Wenn du die einfach, also nein, es geht nicht nur um einfach und absolut, sondern es geht um mehr Ja als Nein stimmen oder absolute Mehrheit. Wenn du sagst mehr Ja als Nein stimmen, dann sind die Enthaltungen ja raus und zwar absichtlich. Dann spielt dieser Passus auch weniger eine Rolle. Das sollten wir aber vielleicht wirklich nochmal mit dem Rest der GU abklären, weil das habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Mir fiel einfach nur dieser Passus auf und seine Relevanz. Checkt das bitte nochmal. Wo an anderer Stelle nochmal Mehrheitsverhältnisse definiert werden und was wir wie mit welcher Mehrheit abstimmen möchten. Es könnte durchaus mal irgendwann ein Streitpunkt werden und den hätte ich lieber jetzt als irgendwann später geklärt. Also einfache Mehrheit ist Mehrheit von mehr Ja- als Nein-Stimmen. Das ist der Definition, zumindest Wikipedia, meine Rechtskenntnis, soweit ich weiß, einfache Mehrheit. Absolute Mehrheit wäre, die von allen Vorstandsmitgliedern abgegebenen Stimmen müssen halt mehr Ja- als Nein sein. Das heißt mindestens 5 Ja-Stimmen. Damit, wie gesagt, das wäre Paragraph 3. Und die Definition, dass halt Enthaltung gilt für nicht anwesende Vorstandsmitglieder, war einfach nur, denke ich mal, dass das rechtssicher irgendwann mal formuliert werden sollte. Mit deiner Wikipedia-Definition von einfacher Mehrheit hast du nicht recht. Eine einfache Mehrheit hat, wer mehr Stimmen oder Anteile auf sich vereint als alle anderen in ihrer Gesamtheit. Das würde bedeuten, Stimmen 3 mit Ja, 2 mit Nein und 3 enthalten sich, hast du keine einfache Mehrheit. Und das ist genau der Knackpunkt, auf den ich da hinaus will. Ich würde aber durchaus gerne mal mehr Stimmen hören als nur die von Michmo und mir. Was meinen denn die anderen? Ist ihnen das alles scheißegal? Nee, ich lese gerade noch. Egal, ist mir das nicht. Mir auch nicht egal, ich habe gerade keinen wirklich konzentrierten Beitrag dazu. Ich lese mal vor. So wird bei dem Auswertungsergebnis einfache Mehrheit im Deutschen Bundestag verlangt, dass für eine Entscheidung eine Mehrheit der Stimmen zustande kommen muss. Hierbei werden jedoch nur Ja- oder Nein-Stimmen gezählt. Das ist doch genau das, was ich definieren möchte, Micha. Ob wir das so oder so machen. Zählen wir die Enthaltungen oder zählen wir sie nicht? Das hätte ich gerne eindeutig festgelegt. Also um das nochmal zusammenzufassen oder zu verdeutlichen. Sollten 3 Leute fehlen, was bei einem Vorstand von 8 Leuten nicht unwahrscheinlich ist, dann können 3-2 eine Entscheidung herbeiführen, wenn wir das drin lassen. Wenn wir das rausnehmen, Willensbekundung in Textform würde ich auf jeden Fall sowieso drin lassen, dann wäre das halt nicht möglich. Da wir als Mindestgröße 5 festgesetzt haben, können 5 Leute eine Entscheidung treffen. Wenn wir das rausnehmen, können 5 Leute eigentlich eine Entscheidung nur noch treffen, wenn sie einstimmig agieren, was ich tatsächlich unter vielen Umständen für ungünstig halte. Ich wollte tatsächlich nur die Diskussion anregen. Ich bin eigentlich eher dafür, das drin zu lassen, aber ich wollte, dass ihr euch alle bewusst seid, was da drin steht. Okay, das kann ich mir drin lassen. Also ich finde es okay, wie es so drin steht derzeit und würde es so lassen. Wir können uns aber gerne einer gegenteiligen Meinung anschließen. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass wir unsere Meinung im Vorfeld in Textform bekunden können, weil das ist dann doch eine ziemlich gute Sache. Ja, es kann ja wirklich mal jemand zu einer Entscheidung eine Meinung haben, aber bei der Sitzung verhindert sein. Dann kann er das vorher sagen, dann ist es ja als gezählt und dann ist es okay. Ich finde es auch gut, wenn das so bleibt. Gut, also da es keine Gegenstimmen gibt, dann wird das wohl so drin bleiben. So, machen wir weiter beim nächsten strittigen Punkt, wenn es hierzu keine weiteren Meinungen gibt. Du hattest eine Vorstandssitzung, finden öffentlich statt, sofern es um personenbezogene Daten geht, finden Diskussionen und Entscheidungen in geschlossenen Sitzungen statt. Ist, denke ich, unstrittig und sollte überall so drinstehen. Jo, darüber hinaus mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitgliedersitzung teilweise nicht öffentlich abgehalten werden. Die Sitzungsleitung kann Gästen nach Meldung ihr Rederecht erteilen. Die Sitzungsleitung kann beim Missbrauch das Rederecht einschränken und entziehen. Gibt es da irgendwelche Widersprüche gegen diese Änderung? Ich glaube, relativ unstrittig. Ansonsten keine weiteren Änderungen, Marc? Weiter bin ich noch nicht. Okay. Dann gehen wir weiter durch. Also ich bin jetzt bei 7. Und da kommen wir eigentlich zum Wesentlichen. Ich glaube, ab 73 ist es wirklich nochmal relevant, genau hinzugucken. Ich hätte noch eine Bitte zwischendurch. Könnte man bitte unter Paragraph 2 Vorstand meinen Namen noch berichtigen? Ist mir gerade noch aufgefallen. Das wäre sehr nett. Was ist dein Pad? Ich kann aber nicht schreiben aus irgendeinem Grunde. Frag mich nicht warum. Was ist denn da falsch, Jens? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Nein, was ist da falsch bei deinem Namen? Achso, jetzt ist er richtig. Ach, hängt der bei mir so? Ah, okay. Entschuldigung, danke. Das ist hier, du kannst hier nicht schreiben, Jens, weil du nicht mit deinem Pet-Account angemeldet bist. Ah, danke. Na, sobald du dich mit deinem Pet-Account anmeldest, dann steht auch der Name oben drin und dann nicht annimmt. Und dann kannst du auch direkt schreiben. Also wir als Vorstandsmitglieder können drin schreiben. Ja, super, danke dir. Robert, guck mal bitte nach Zeile 89, 90. Gesehen und okay. Weil das hatten wir explizit reingeschrieben, weil damals Flo Bokor gesagt hat, er kann mit dem Bundesvorstand nicht. Aber Untergliederung ist was anderes als Angliederung, ne? Ja, das verbietet ja nicht, Kontakt zu anderen Gliederungen aufzunehmen, aber es ist halt nicht sein Hauptaugenmerk. Das würde ich bei mir reinschreiben wollen. Ja, aber dann kannst du Kontakt zu Untergliederungen auch rausnehmen, weil wir haben ja die Untergliederung in der Regionalbetreuung drin. Von daher dann halt genau dann er halt dann ganz raus. Von mir aus auch, ist mir völlig egal. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir das damals aus, das stand da ursprünglich nicht drin, also vorletzte Legislatur. Wir haben es nur reingeschrieben, weil Flo damals gesagt hat, naja, Kontakt zum Bundesvorstand macht vielleicht besser Marc, weil er hat da Befindlichkeiten, wenn du dich dran erinnerst. Ja, stimmt. Ich fände es trotzdem ganz gut, wenn Robert zu, also wenn eine Person im Vorstand zentral zu allen Untergliederungen versuchen würde, ein bisschen Kontakt zu halten, weil wir diese Besonderheit haben, dass sehr viele Menschen die Untergliederung betreuen, in der sie gerade selber Mitglied sind und ja, dadurch vielleicht nie so wirklich so jemand Neutrales da diesen Kontakt aufbaut, der wirklich nur im Landesvorstand ist. Also ich fände das ganz gut, Robert, wenn du das gerne machen würdest und du das vielleicht so gerade nie wirklich abgelehnt hast. Gerne so. Außer mit dem KV Chemnitz, da komme ich überhaupt nicht klar. Na, da wohnen nur komische Leute. Er will doch unbedingt eine LV-Weihnachtsfeier, wenn die KV-Weihnachtsfeier ist. Also dieser komische Antifaschismusbeauftragte, da musst du echt aufpassen. Tja, da muss man sich dann mal den einen, dann den anderen Hut aufziehen und dann jeweils gegen sich selber reden, dann funktioniert das schon. So, gut, nun. Kontakt zu einer Gliederung der Piratenpartei und dem Bundesvorstand, klar, hätten wir bloß runterkopieren müssen. Deine weiteren Aufgaben wären dann noch ganz interessant. Ja, das Zusammenarbeit mit externen Organisationen ist halt die Frage, das hast du in der Vergangenheit vorwiegend gemacht. Ich hätte mich aber gefreut, wenn Flo das auch gemacht hätte. Du hast es auch noch drinstehen, ich sehe es gerade in Zeile 82. Also gehört sicher mit zum POLGIF, aber ich würde es nicht zum Hauptfokus bei mir machen, aber es kann gerne drin bleiben. Wäre nicht schlecht, gibt in Sachsen so ganz viel mehr Vereinigungen, als wie ein Mensch abdecken kann. Ich hätte jetzt natürlich noch gerne einen Punkt bei mir drin, den du vielleicht vermisst hast bisher, den ich jetzt auch da noch nicht sehe, nämlich Repräsentation und Vertretung nach außen. Weil das ist für mich der Inhalt von dem POLGEF eigentlich auch. Wie siehst denn du das? Ja, öffentlichkeitswirksam auf jeden Fall. Und Medien- und Presseansprechpartner? Da müsste ich mich ja dann, damit das auch wirkt, tatsächlich mit einmischen. Das müssten wir dann irgendwie unter uns nochmal neu besprechen, weil ich glaube, so eine SGÖ so richtig haben wir ja nicht mehr. Ja, mich, Marcel und Menschen, die nicht Mitglied im Landesverband Sachsen sind. Ja, also wenn du nichts dagegen hast, würde ich da mitwirken wollen. Aber da hätte ich dann gern schon die Meinung von Marcel und dir dazu. Also Ansprechpartner ist was ziemlich Überflüssiges, weil wenn wir uns nicht selber bei jemandem melden, von alleine meldet sich halt relativ selten mal jemand bei uns. Ansonsten jemand, der versucht, zu Pressevertretern wieder Kontakte aufzubauen, die in der Vergangenheit verloren gegangen sind, natürlich sehr gerne. Das ist immer eine Sache, die halt viel Zeit in Anspruch nimmt und wo das nie zu wenig Menschen machen können. Und politische Geschäftsführer ist halt sicherlich genauso effektiv wie Landesvorsitzende, also meinetwegen gerne. Schaden kann es nie. Derzeit ist das so gelöst, dass das auf eine Handynummer läuft, die die läuft auf so eine Mailbox und ich kriege eine Mail, wenn mich jemand anruft, wenn mich jemand angerufen hat, was so circa immer in 3 Monaten vorkommt. Ich wollte gar nicht so sehr auf die Erreichbarkeit raus, das kann gerne so bleiben, wie es war, weil das schwierig ist, das zu organisieren ohne SIP und bla, sondern dass ich quasi auch nach außen wirken darf. Natürlich immer im Benehmen mit Marcel und dir. Also wir sollten uns da vielleicht auch nochmal zu dem Thema gesondert absprechen, also die Leute, die es wirklich tun. So, also grundsätzlich keine schlechte Sache. Rechtliche Vertretung nach außen bin natürlich trotzdem Anru und ich, aber ansonsten voll passig. Ja, rechtlich hat er damit nichts zu tun. Das ist ja nicht Mediensache. Das ist ja mehr so, du kannst einen Vertrag unterschreiben oder irgendwie. Genau. Weil das steht zum Beispiel, SGÖ steht bei Marcel jetzt zumindest in der Vorstands-GO auch nicht drin. Muss vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Nö, ist halt nur mangels existierenden PolGFs im letzten Vorstand. Ja, irgendwann musste es ja dann halt mitmachen, ne? Ich war einfach nur mit einer jeder Basispirat, der möchte mitmachen bei der SGÖ und das habe ich in dem Fall halt gemacht. Ja, deswegen auch einen Zugang. Ja, passt so, stehen lassen. Wir hatten ja unten, vielleicht, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, findest du bei Jens diese Unterstützung PolGF, wenn du kein Problem damit hast, dass Jens das macht und dich eventuell dabei auch irgendwann unterstützen darf. Es hat auf jeden Fall meine volle Zustimmung, aber wenn das immer bedenken, dass das bei Jens da auch mit drin steht und auch vorhin keine schlechte Zustimmung gekriegt hat, dass Jens dich eventuell irgendwo unterstützt, wo das notwendig wäre. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich würde dann zum Beispiel, nachdem ich das jetzt ja weiß, wegen sowas wie PolGF Marble morgen Abend eher auf Jens zugehen als auf dich. Ich habe da Jens vorhin auch schon angesprochen. Nee, also ich kann sicher nicht immer. Sieht auch nicht aus, als würde meine Arbeit weniger werden. Dienstagabend ist ein Scheißtermin für mich meistens und deswegen sicher froh, wenn mich da ab und zu jemand unterstützen kann. So, dann bin ich bei Carsten. Da steht relativ wenig. Wenn ihr das dabei belassen wollt, ja, okay. Ja, wollen wir sicher nie, aber er wollte halt heute sagen, was er sonst nur so machen will. Das waren halt seine Grundideen, wo er vor 12 Wochen der LGS war, hat er inzwischen Zeit darüber nachzudenken, wollte halt nicht mehr Input liefern, aber ist ja krank geworden, wird sicherlich noch ein bisschen mehr geben, aber ist halt erstmal das, was vorläufig drinstehen bleiben wird. Ja, er hat mir auch geschrieben, dass er krank ist. Kann man halt nicht ändern. Gut, bei Moritz, ich sehe gerade Sachsen-IT, das finde ich cool, weil das ein Feld ist, das ich durchaus, um mir nicht immer verschiedene Hüte anziehen zu müssen, gerne an jemand anders abgeben würde. Insofern, wenn das bei Moritz landet, ist das gut so. Deswegen steht es da. Ja, passt schon. Aber diese Zeile 147, die hat in einer Vorstands-GO nichts verloren. Die war auch als Kommentar eingeschrieben und war eigentlich noch bunt. Ich weiß nicht, wer die unbunt gemacht hat. Kann ich die jetzt einfach mal weglöschen? Bei machen. An Jens, diese Zeilen 155, 56, die würde ich da gerne aus dieser GO, aus diesem Text rausnehmen. Die kannst du sehr gerne rausnehmen, bis 158 hast du gesagt, ne? Das war nur eine Anmerkung von mir. Habe ich nicht gesagt, aber du hast recht. Passt nicht so richtig in den GO-Text. Die Intention ist schon klar. Ich hätte da mal noch eine Frage zu Zeile 153-54. Müssen die Mitglieder nicht zustimmen, um E-Mails zu empfangen? Oder sie dürfen das doch nicht einfach so, die anzuschreiben, oder? Rein datenschutzrechtlich betrachtet, müssen sie zugestimmt haben, bevor sie sowas per Mail kriegen. Das haben aber etliche schon getan. Und die Bundesverwaltung hat einfach bei allen, die sich nicht entscheiden konnten, das Häkchen auf Ja gesetzt. Sehr datenschutzfreundlich. Wie immer in der Piratenpartei. Ja. Wir könnten ja mal einfach ein E-Mail an alle rausschicken mit dem Verweis drauf, wer keine mehr haben will oder solche E-Mails nicht mehr haben will, schreibt zurück oder nehmt es raus, weil die Bundes-IT hat da eigentlich einen extra Link dazu, dass das Zeug rausfliegt. Müsstest du mal mit Sven reden. Diese Mail wäre datenschutzrechtlich streng betrachtet schon nicht zulässig, weil die Zweckbindung damit aufgeweicht würde und die darf nicht aufgeweicht werden, weil die steht im BDSG. Du hast diese Daten als Partei nur deshalb, damit du Mitglieder verwalten kannst. Das heißt, du darfst sie zu Parteiveranstaltungen einladen und darfst ihre Beiträge einziehen und so ein Scheiß. Alles Weitere bedarf einer gesonderten Zustimmung der Mitglieder. Und wenn sie dieses Häkchen niemals gesetzt haben, dürfen sie so eine Mail auch in einer ersten Mail eigentlich gar nicht kriegen. Das wäre die strenge Auslegung des Bundesdatenschutzgesetzes. Ja, da es wahrscheinlich dieses Häkchen erst gibt, nicht für alle, ist erstmal irgendwann in der Zwischenzeit der 10 Jahre, die Mobile SIM eingeführt wurde, kann das sein, dass die ersten dieses Häkchen gar nicht auswählen konnten. Und damit müssen wir irgendwann mal die anderen Leute doch nochmal anschreiben. Wenn dir keine Zustimmung vorliegt, darfst du dem Mitglied keine E-Mail zu Werbezwecken schicken. Ende der Diskussion. Ich weiß, dass das die Verwalter nicht verstehen, aber es versteht auch in der Piratenpartei, die ja angeblich diese Datenschutzpartei ist, sowieso irgendwie eine Promillezahl der Mitglieder, glaube ich. Aber es ist so, wenn du es streng auslegst. Da das viele Unternehmen aber natürlich auch machen und sich die Mehrheit der Angeschriebenen wahrscheinlich nicht mal beschwert, ja, man kann das irgendwie machen. Rechtens ist es deswegen streng genommen noch nicht. Dann schreiben wir Ihnen halt eine Info-Mail als erstes. Auch das geht nicht. Du kannst es in einem Anschreiben zu einer Einladung zu einem Bundesparteitag erwähnen. Aber eine eigene Mail oder ein eigenes Anschreiben zu diesem Zwecke wäre außerhalb der Zweckbindung des BDSG. dann schreiben wir sie an, dass sie demnächst ihren Mitgliedsbeitrag zu bezahlen haben und schreiben das halt mit rein. Das geht. Halt auch mal, das geht, genau wie zu einer Einladung oder zu sonst was, in irgendwelchen Schreiben, die sie eh zu kriegen haben. Das nochmal mit erwähnen, das kannst du machen. Wollen wir zurückkommen zu unserem Thema? Hier mit Mails verschicken an Mitglieder, das ist eh dann halt so mein Problem und ich denke, ich weiß schon, was ich tue, alles immer im besten Einklang mit der Bundesverwaltung und von daher können wir das andere Thema durchaus dann mal diskutieren, wenn das Thema Newsletter wirklich soweit ist. Noch wird dann nur darüber geredet, ob wir Newsletter machen wollen oder halt nicht. Von daher würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir diese GO zu Ende machen. Wir haben noch einen nicht öffentlichen Teil, der lange dauert. Mein Wecker klingelt morgen um 4, das heißt in 4,5 Stunden. Ich würde gerne irgendwann noch mal ein bisschen schlafen gehen. Ja, so viel von mir kurz. Alles klar. Danke. Wäre spitze. Ich habe weiter keine Anmerkung zu dieser GO. Gut, sehr schön. Müssten wir nur das Datum ergänzen, wann es in Kraft tritt. Das wäre dann heute der 23. November 2015. Und dann könnten wir zur Abstimmung kommen. Dann bitte, der Landesvorstand beschließt die Geschäftsordnung, die wir jetzt die ganze Zeit diskutiert haben. Diese wird noch ins Wiki gepackt. Begründung, weil wir brauchen eine Geschäftsordnung, sonst sind wir nicht handlungsfähig. Jens hat bereits dafür gestimmt, ich bin ebenfalls dafür. Ich bitte um eure weiteren Stimmen. Dafür. Jo, damit fast schon angenommen. Sehr schön. Änderung der Geschäftsordnung bedarf der absoluten Mehrheit. Es haben alle anwesend dafür gestimmt, nur Carsten nicht anwesend. Zählt damit als Enthaltung. Sehr schön angenommen. Wir haben eine Geschäftsordnung. Wir werden sehen, wie lange sie so in der Form bestehen bleibt. Vielen Dank. Ins Wiki packen können derzeit, glaube ich, nur alle alten Vorstandsmitglieder. Moritz, das wäre für dich das erste To-Do. Ich schreibe es dir dann oben mal mit rein, dass du mal die Wiki-Rechte an die Bundes-IT erweitern lässt auf euch, also auf dich, Robert und Carsten und Jens, beziehungsweise Carsten und Jens haben keine Wiki-Accounts, also nur auf dich und Robert, weil der gesamte Landesvorstand hat halt diese Wiki-Sachsen-Zugriff hat, man das letzte Mal so geregelt. Gut, sehr schön, dann streichen Mitglieder, Kündigung, Headset-Server war alles soweit durch. Letzter Beschluss ist ebenfalls gefasst. Offene Dinge keine. Es ist 22.32 Uhr. 23.32 Uhr, stimmt. Ich danke Korax fürs dauerhafte Durchhalten, diese 2 Stunden 22 und fast 22 Sekunden. Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Abend und wir verabschieden uns in den geschlossenen Teil und bis in 2 Wochen. Ciao.